Ich esse. Ich weiß, was ich essen will. Ich weiß, wie viel ich wovon essen muss. Wie viel ich wovon essen sollte. Ich weiß, woher ich es bekomme. Und ich weiß, dass alles andere, was ich esse, unnormal wieder natürlich krank ist. Hier, mein Recording. So. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Chat. Du musst das so aussprechen. Chat. Dafür wurde ich ja schon von mehreren Seiten geflamed, das Bein. Aber ich sage ja auch halt Michael Jackson und nicht Michael Jackson. Ja, kannst du ihn, ja, Michael Jackson, okay. Wir sind ja hier in Deutschland. Deswegen sind wir auch jetzt in Sküpe und reden. Richtig. Hast du eigentlich bei dir Recording gedrückt? Ja, klar. Cool. Ich mag das. Du ploppst immer noch ein wenig. Ja, jetzt muss es besser sein. Ich mag es. Das Headset hat so ein langes Mikrofon, das nervt manchmal. Dann kommst du am Mikrofon dran, dann hast du das irgendwie im Mund hängen. Kannst du gleich fressen. Ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, du hast wenig an heute. Ja, du weißt ja, bei der Datensuppe sollte man immer nackt sein. Das ist keine Datensuppe. Ja, sollten wir vielleicht auch den Chat mal zu auffordern oder so. Ja. Ja, was haben wir heute auf dem Zettel? Gras und Tabak. Ja, Equinix zieht sich langsam aus, sehr schön, ja. Sehr schön. Ich habe gelesen gehabt, dass wir heute einen Gast noch dabei haben, der jetzt die Datensuppe permanent verstärken soll. Richtig. Sollen wir ihn reinlassen? Wenn du möchtest, dann natürlich aber auch mit richtiger Schaueinlage und roten Teppich, virtuell gesehen oder audiomäßig gesehen. Machen wir eine Fanfare? Wir können ja sagen, badam tss. Auch schön, dann machen wir auf drei ein babam tss. Okay. Okay, zählt der Chat ein? Eins, zwei, drei. Babam tss. Hallo, ist da noch jemand? Hallo, schönen guten Abend. Ach, wer ist denn da? Annika. Welche Annika? Annika von Gulli News. Was machst du im Stream? Tja, das dürft ihr jetzt raten. Das ist ja unglaublich. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, was machen wir denn heute? Improvisieren? Nein, wäre natürlich ein festes Thema, was wir ja letzte Woche schon bekannt gegeben haben. Cloud Computing. Ah. Cloud Computing. Spannendes Thema. Also, ja, vor allen Dingen komplexer als ich dachte. Ich hätte wahrscheinlich schon eher anfangen sollen zu lesen, aber gut, kriegen wir hin. Ist kein Problem. Wir sind ja Meister der Improvisation. Wo steigen wir denn da am allerbesten ein? Steigen wir von der Seite, ich sollte vielleicht ein Achterhäuser. Von welcher? Hier meinte gerade jemand, ich wäre definitiv keine Frau. Also ich muss sagen, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war ich definitiv eine. Aber vielleicht sollte ich nackt podcasten, dann kann ich das noch ein bisschen genauer feststellen. Ja, das sind wieder die richtigen Trolle im Chat, das ist ganz normal. Nee, es könnte natürlich auch sein, dass die Stimme total merkwürdig rüberkommt. Das könnte möglich sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, weil viele sagen ja immer, dass eure Stimmen total technisch rüberkommen. Und letzte Mal mit Matthias hatte ich auch ein paar Probleme gehabt, aber ich weiß noch nicht, woran es liegt. Aber irgendwie, also ich höre euch hier wunderbar in meinem Abhör. Ja, ich könnte ja jetzt wieder darauf rumreiten, dass es an den Nanobots liegt, die auf der Leitung liegen, aber wir lassen das einfach mal. Das könnte sein. Ach, notfalls sind es die Illuminaten schuld. Ja, wir haben Aluhut auf Leitung liegen. Vermutlich. Ja, das ist auch irgendwie blöd mit dem Aluhut und dem Headset. Das ist ein bisschen ungemütlich. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich weiß nicht, nackt mit Aluhut? Ja, halt überall sonst nackt. Ja, okay. Das lassen wir gerade so durchgehen. Das ist ja wie so ein Saunahut, oder? Kennt ihr Leute, die mit dem Hut in der Sauna gehen? Ja, ich gehe auch mal mit Wintermantel in der Sauna, ist doch ganz normal. Ja, ich muss ja mit dem Aluhut in die Sauna, denn eine Sauna, zumindest die finnische, ist ja aus Holz und das schirmt ja gegen die Gedankenstrahler nicht so gut ab. Und ohne Aluhut traue ich mich dann da nicht rein. Hoffentlich hören keine Infokrieger zu, dann wären wir geflamed. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass ich von so Leuten geflamed werde, glaube ich. Um nochmal auf die Sauna zurückzukommen, ist auch gar nicht so lange her, da saß ich da mal und da kam da wirklich jemand rein mit so einem kleinen Sombrero. Oh, Calimero mit Sombrero, ja, ja. Das war schön. Das ist schön. Okay. Jetzt muss ich hier wieder, ihr bringt mich total aus meinem nicht vorhandenen Konzept. Aus deinem nicht vorhandenen Konzept, das würde mir extrem leid tun. Ich will mal ganz kurz einwerfen. Ich grüße einfach mal den Baum. Den Baum? Den Baum. Den Baum. Einfach nur den Baum. Okay. Ich möchte gerne die Sträucher grüßen. Der Baum war übrigens der gestern mit der roten auffallenden Krawatte, wo wir in Dortmund warten. Ah. Okay. Das ist eine Fichte, oder? Tannenbaum. Keine Ahnung, also Botanik ist jetzt nicht so meine Stärke. Ja, aber du hast ja was gegen Botanik, beziehungsweise Botanik hat da was gegen dich. Ja, letzteres kommt eher hin. Hm. Ja, und natürlich viele Grüße an Liquid, damit er den Chat gleich nicht runterspammt. Ja, der ist auch... Und an Control und an alle, die mehr als Voice-Rechte haben, die werden jetzt heute mal gegrüßt. Nein, das ist fies. Ich grüße alle Zuhörer und alle, die bei uns im Chat sind und fleißig mitschreiben. Okay, das klingt gut. Mhm. Klingt gut. Was für nette Kommentare hier im Chat kommen. Ich habe euch auch alle lieb. Ja, die kommen mit dem Thema Frauen nicht klar. Ich meine, das sind halt so Parade-Nerds, wohl? Ja, das kenne ich schon. Da gibt es auf Gulli auch einige von. Dabei sollten die Freunde der Nacht einfach mal Gulli mit Respekt entgegentreten, gerade wenn wir so eine nette Autorin hier drin haben, die sich bereit gibt, quasi auch mal zu reden, anstatt zu schreiben. Absolut, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Richtig. Hat man ja auch nicht. Aber so sind halt die Trolle, die sind teilweise noch jung. In der Pubertät waren wir doch alle so, da haben wir auch alle getrollt. Aber wenn nicht, dann auch die Lehrer. Als ich in der Pubertät war, gab es noch nichts zum Trollen, da gab es nur Real-Life-Trolling. Als ich in der Pubertät war, wir waren so arm, wir hatten noch nicht mal ein Real-Life. Oh. Oh, scheiße, dann bin ich ja auch arm. So, jetzt steigen wir aber ein hier, sonst reißt das Ganze wieder ein. Richtig, sonst haben wir gleich eine Talkshow. Gut. Haben wir die nicht auch so? Ja, Talk. Ich würde da einsteigen beim Cloud Computing, wo das allergrößte Problem eigentlich da besteht, für den, der das Cloud Computing betreibt, also für den Hoster, sagen wir mal von mir aus Google, nehmen wir die mal. Ja? Das größte Problem besteht auch darin, die Daten, die der User löschen möchte, wirklich permanent zu löschen. Oder sehe ich das falsch? Nö, also du siehst das auf jeden Fall richtig, weil eine Cloud kann groß sein. Es gibt kleine Clouds, mittlere Clouds, große Clouds. Danken, McCloud. Ja, richtig. Und natürlich kann man nicht davon, Vertrauen ist im Internet, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also im Internet vertraue ich, ist das Vertrauen eigentlich recht niedrig. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen oder halt, sagen wir es einfach mal besser, ich würde doch schon hinterfragen, was mit den Daten genau passiert. Gerade wenn es in einer Cloud gespeichert wird, man weiß es ja nicht, auf welchen Server es gespeichert wird, welche Daten genau gespeichert werden. Ich meine, du sendest ja nicht nur die Daten mit, die du jetzt, sag ich mal, in die Cloud hochlädst, nehmen wir mal einfach mal an, eine Bilddatei, sondern es werden ja auch Daten von dir bekannt gegeben, sei es jetzt IP-Adresse oder sonstiges. Also jetzt beim Hochladen spezifisch gesehen. Jetzt bin ich ja auch ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Okay. Kein Problem, wir haben ja keins. Ja, wir haben ja keins, genau. Immer ohne Konzept reingehen. Ich weiß ja nicht, was würde der Chat denn dazu sagen? Hat denn schon einer großartig schon mal mit Cloud Computing Erfahrung gemacht? Also ich kenne jetzt Cloud Computing im Falle, weil ich ja auch zwischendurch ein bisschen am Game bin, dass man halt mittlerweile seine ganzen Spielsettings und so auch in Cloud speichern kann. Sprich jetzt Steam, Origin-Scheiße und keine Ahnung was. Ja, es gibt ja überhaupt mittlerweile viele Cloud-Anwendungen, die man gar nicht merkt. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas in Google Docs öffnet oder so, das ist ja nicht so technisch. Aber da steht auch so eine Cloud-Technologie hinter. Richtig. Wo werden die Daten denn dann abgespeichert eigentlich? Irgendwo in den USA, das ist ja auch ein juristisches Problem, aber darauf kommen wir vermutlich später. Okay. Wenn ich mir eine Copy davon machen will, beziehungsweise kann ich mir davon eine Copy machen? Ich kenne Google Docs gerade nicht, aber kann ich mir eine Copy machen? Ja, natürlich. Du kannst das auch für dich runterladen. Bloß der Vorteil ist halt an Google Docs zum Beispiel, dass du es mit ganz vielen Leuten gleichzeitig editieren kannst. Genau. Und okay. Das gibt es bestimmt auch bei anderen Anbietern. Bloß Google Docs ist jetzt das, was ich persönlich am besten kenne. Okay. Warum hat denn Google Wave dann dabei nicht funktioniert für die meisten? Keine Ahnung. Ich vermute, das Konzept war blöd. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe es auch nicht groß getestet. Okay, hat irgendwie keiner. Also ich hab, ja, das war wohl das Problem. Ja, das ist, hat nicht, irgendwie keiner getan. Also nicht überall, wo Google draufsteht, ist auch Google drin. Also sie hat das schon richtig gesagt, das Konzept kam einfach nicht gut an. Ich habe es auch selber nicht genutzt, aber ich habe darüber halt ein bisschen was gelesen. Okay. Nehmen wir mal Worst Case. Wir haben, auf den Punkt können wir direkt drüber springen, wir haben halt diese Docs und diese Docs sind abgelegt irgendwo in den USA auf diesen auf die Rechtsproblematik. Da würde ich gerne einmal rüberleiten, weil wir da gerade schön an der Stelle sind wieder. Ja, das Ding ist halt, wenn jetzt Sachen in den USA gehostet werden oder aber selbst wenn sie irgendwo anders gehostet werden, aber von einem US-Unternehmen, wie zum Beispiel Google oder auch Facebook oder ich glaube eBay ist auch US-Unternehmen, da bin ich aber nicht sicher, aber jedenfalls irgendein US-Unternehmen, dann unterliegt es halt dem dortigen Recht und dann unterliegt es damit auch dem Patriot Act, was heißt, dass so ziemlich alles an Zugriffen durch die Ermittlungsbehörden abgedeckt wäre. Wäre es also nicht so clever, seine Google Docs mit irgendwelchen Merkwürdigkeiten zu füllen? Das kommt drauf an, was du unter merkwürdig verstehst, aber vermutlich nicht. Ja, okay. Am besten ein paar Terroranschlagpläne mit reintun. Nein. Aber man sollte eigentlich dann wissen, was sie genau damit meint. Wenn ich jetzt. Das Ding wird in den USA gehostet, aber in Deutschland geschrieben. Ist es dann wirklich so, dass das amerikanische Recht greift, weil es dort gehostet wird und das, was ich hier verfasst habe, damit außer Kraft ist? Das amerikanische Recht greift sogar schon, wenn es nur ein US-Unternehmen ist. Ach. Ja, die müssen sich an US-Gesetze halten und somit müssen sie auch den Zugriff dann gewähren. Wenn halt so eine Anfrage unter diesen Patriot Act kommt. Das ist ja extrem. Ja, aber das ist jetzt in den letzten Monaten viel diskutiert worden, nachdem irgendwer von Microsoft mal bestätigt hat, dass es so ist. Ich weiß jetzt auf Anhieb nicht den Namen, aber irgendein ranghoher Manager von denen hat gesagt, wir müssten jetzt alle Daten rausgeben, egal wo es gehostet wird, weil wir ein US-Unternehmen sind. Und ja, weil wir halt dieser Gesetzgebung unterliegen. Und damit hat er natürlich die anderen US-Unternehmen, die das lieber nicht offen machen wollten, natürlich auch direkt geoutet. Wow. Ja, das wäre so ein Punkt, an dem ich jetzt schon fast ein bisschen verzweifelt bin, weil ich mir das hier in meinem Skript ganz anders zurechtgelegt habe, weil ich es schon scheinbar anders gelesen habe, weil für mich war der Gerichtsstand sozusagen der, wo ich halt das Doc mit dubiosen Inhalten fülle, dann hochlade und es dann durchsucht werden würde von deutschen Behörden. Aber das ist dann ja gar nicht so. Das ist nicht ausgeschlossen. Rede ruhig, kein Problem. Nein, ich meinte, es ist nicht ausgeschlossen, dass es die deutschen Behörden auch interessiert, aber das größte Problem ist halt diese US-Gesetzgebung, weil der Patriot Act halt so ziemlich alles abdeckt. Richtig, okay. Jetzt brauche ich nicht mehr reden, weil sie hat genau das gesagt, was sie eigentlich gerade sagen wollte. Okay, das ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt einen Hoster hätte, der in Brasilien oder so hostet, wäre dann das gleiche der Fall? Oder bezieht sich das explizit jetzt halt nur auf die USA und deren Gesetzgebung dabei? Oder ist es immer so, da wo das Unternehmen zu Hause ist und ich hoste dort meine Cloud, ist es dann der Fall? Es ist in dem Fall immer der Fall. Da, wo deine Sachen quasi gespeichert werden, es muss ja auch keine Cloud sein, nehmen wir mal einfach mal einen ganz normalen Server. Es hat schon seinen Grund, dass bestimmte Server mit bestimmten Wares nur in Russland anzufinden sind. Oder auf den Cayman-Inseln. Oder auf den Cayman-Inseln, genau. Ja, okay. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, weil wenn jetzt zum Beispiel in den USA beschlossen werden würde, dass Masken tragen, also sagen wir mal explizit Anonymous-Masken tragen, verboten ist und ich mache mit meinem iPhone einen Fotostream, wie ich gerade irgendwo bei Occupy Hasse nicht gehört bin und poste da halt in dem Fotostream permanent Anonymous-Masken. Die gehen ja über die Cloud bei Apple rein. Das heißt, die würden mich dann rausfiltern irgendwann. Würden sie vermutlich schon, aber sie könnten vermutlich nicht viel machen, weil es in Deutschland halt richtig nicht verboten ist. Ja, weil, aber das ist ja der Punkt. Ja, das Bild wurde ja in Deutschland aufgenommen. Man sollte das in dem Fall immer unterscheiden. Du kannst ja jetzt auch Bilder nicht mit irgendwelchen Dateipaketen vergleichen, die du da hochlädst, oder mit irgendwelchen Docs. Das das ist halt zwiespältig. Also es kommt immer drauf an, was hochgeladen wird. Wenn jetzt in irgendeinem Land, sage ich mal, die Maske verboten ist und du lädst ein Foto da hoch, das Einzige, was sie vielleicht machen könnten, weil die sind ja auch durch ihre AGBs damit abgedeckt, dass sie es vielleicht löschen, aber du würdest dafür wahrscheinlich keinen Ärger kriegen, weil du selber aus Deutschland kommst. Ja, das ist eben die Frage, ne? Das ist ja so die Krux, weil bei Dokumenten wäre es ja ähnlich. Also könnte ich ja davon ausgehen, dass wenn ich jetzt, was ich nicht vorhabe, aber was ja ein schöner Fall wäre, ich mache einen Google Doc und in diesem Google Doc schreibe ich rein, ich bin totaler Fan davon, irgendwie, ich weiß nicht, was zu tun. Ja, Dinge, die halt hier verboten wären, in Deutschland. So, dann ist natürlich die Frage, was passiert dann, wenn es in den USA erlaubt ist? Habe ich dann den rechtsfreien Raum mir geschaffen? Dürfte ich auf den Google Docs irgendwie, was gibt es denn da für schöne Sachen? In den USA ist zum Beispiel Mein Kampf total gut und legal und da geht auch alles klar. Das heißt jetzt nicht, dass die USA irgendwelche Faschos sind oder das protegieren, aber die haben halt eine höhere Parteientoleranz. Ja. Heißt es das, dass ich das dann hier reinhacken darf, da hochlade und mir dann hier in Deutschland wieder nichts passiert im Rückkehrschluss? Ja, das sind schwierige Fragen hier. Wir besprechen hier die schwierigen Fragen. Ja, da hast du mich jetzt auf ein komplett falsches Bein erwischt. Was? Ja, du hast mich tatsächlich erwischt. Das ist, also ich war ja bis jetzt noch in keinem Podcast irgendwie in der Richtung sprachlos, aber da bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Was wird denn da unsere Verstärkung dazu sagen? Die juristische Seite des Ganzen ist jetzt auch nicht so ganz meine Stärke. Ich komme ja auch von der technischen Seite. Ich habe jetzt über diese US-Gesetzgebung halt relativ viel auch im Namen von meiner Gulli-Berichterstattung gemacht. Aber wie es jetzt so ganz genau ist mit den Rechtslagen der einzelnen Länder, weiß ich ja auch nicht so genau. Da muss ich das nochmal wirklich rausrecherchieren, weil das, glaube ich, eine ganz spannende Krux ist. Ja, ich denke mal, um die ganzen Gesetzeslagen oder sonstiges oder halt die Rechtslagen zu kennen von den ganzen Ländern, das weiß ich nicht, sollte man schon so ein bisschen Richtung Jura anschlagen. Das ist aber jetzt nicht so mein Fachgebiet. Das ist ja allgemein im Internet schwierig. Es gibt ja wirklich sehr viele Fälle, wo gar nicht so klar ist, welche Gesetzgebung jetzt überhaupt gilt. Deshalb versucht man es ja auch international zu vereinheitlichen. Beispielsweise durch diese European Convention on Cybercrime, die auch durch Nicht-EU-Staaten mittlerweile teilweise unterzeichnet wurde und andere Abkommen. Okay. Ja, und man wird ja auch nicht wirklich aufgeklärt über die ganzen Rechte. Also man kriegt zwar immer Ärger oder irgendwann steht die Polizei vor der Tür, aber dann fragt man sich auch, warum, ne? Ja, die Grundlagen sind stellenweise nicht ganz klar formuliert. Ja, richtig. Ist auch klar. Ich meine, die sind ja von Land zu Land anders. Das kann ich auch nachvollziehen. Nur in einer komplett zentralisierten Welt dabei, weil das Internet ist ja nun mal das Zentrum dann halt, ist es, glaube ich, schon extremst schwierig. Also ich stelle mir das gerade, weil ich habe jetzt hier gerade so ein Fenster aufgemacht und habe mir das mal so im Überfliegen durchgelesen. Die Rechtslage ist dabei total unklar. Und zwar wird da drin beschrieben, wie jemand Mein Kampf in die Google Docs reingetippt hat, diese hochgeladen hat und die dann von Google rausgenommen wurden. Allerdings gleicher Fall, gleiches Szenario aus den USA raus in Google Docs. Da ist es kein Problem, das zu sharen. Ich denke, dass da eine entsprechende Anfrage gekommen ist. Google veröffentlicht ja immer diesen Transparenzbericht, Google Transparency Report. Und da schreiben sie in der Tat, dass die Regierungen verschiedener Länder sie bitten, bestimmte Inhalte zu entfernen, die eben in diesem Land der Rechtslage widersprechen. Und dass diese Sachen dann tatsächlich auf Anfrage der Regierung rausgenommen werden. Aber Google tut das nicht von sich aus, wenn es nicht gegen US-Recht ist. Und die deutsche Regierung fragt in der Tat am häufigsten an nach einerseits Sachen, die dem Jugendschutz widersprechen und andererseits wirklich nach diesen Geschichten Nazi-Symbole, Volksverhetzung, Nazi-Memorabilia und das ganze Zeug. Ja. Was passiert denn eigentlich, wenn, das ist noch so ein anderer schöner Fall, der mir gerade mal so spontan einfällt, ich hoste irgendwo, vielleicht jetzt nicht, ja gut, könnte Google auch passieren, ich hoste irgendwo was und greife da drauf zu und pack meine Daten da auch rein, mach kein Backup und die Bude geht insolvent. Da hast du Pech gehabt. Würde ich auch sagen. Ja, ist aber halt so. Ich meine, ja, aber dafür übernimmt auch kein Serverhoster oder sonst irgendwer im Regelfall die Garantie. Richtig. Das obliegt immer dem Kunden, entsprechende Backups zu machen. Ja, schon abgefahren, oder? Zumal sich ja wirklich viele auf ihre Cloud dann da verlassen. Ja, irgendwann löst sich die Wolke auch mal auf. Deswegen, also ich habe es bisher, gerade weil ich auch solche Hintergedanken deswegen habe, habe ich es bisher nicht wirklich genutzt. Dann lege ich mir lieber weiterhin meine DVDs an und kann davon sicher gehen, dass solche Datenträger mehrere Jahrzehnte haltbar sind. Das ist schon wirklich abgefahren. Das ist wirklich ein ganz böses Szenario. Die Bude geht pleite, du hast deine Daten, deine Bilder da oben, wahrscheinlich noch die Hochzeitsfotos oder so, und du kriegst sie halt nie wieder, weil der Server einfach nicht mehr zu bezahlen ist und die Firma weg ist. Ja, da sollte man schon gucken. Einerseits sollte man vielleicht Anbieter nehmen, die halbwegs zuverlässig sind, und andererseits ein lokales Backup kann auch nicht schaden. Und was ich jetzt nochmal kurz zum Chat sagen möchte an Xor, dieser Google Transparency Report, den kann man unter diesem Begriff googeln oder einfach mal bei Gulli gucken. Da hatte ich vor kurzem auch wieder einen Bericht drüber. Ich kann das jetzt nicht selber raussuchen, weil ich hier meinen Browser derzeit nicht offen habe, weil ich dann Probleme mit der Systemleistung bekomme. Er heißt Google Transparency. Den packe ich in die Shownotes mit rein. Okay. Den Google Transparency Report. Riot Burns, unsere Tipps, ja? Ja, ich mache alles gleichzeitig. Ich tippe das hier alles Multitasking. gleichzeitig. Totales Multitasking. Ja, die Bude ist insolvent. Ich komme nicht an meine Daten. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt kann ich hier kein Dingen aufmachen. Mal später. Jetzt habe ich wieder hier mein Skript weggeklickt. Das ist schlimm. Ich brauche dringend irgendwie einen Beamer oder so. Beamer. Mit einem festen Fenster. Ja. Ein Beamer mit einem festen Fenster, damit ich da immer hingucken kann. Ja, dann aber nicht YouPorn aufmachen, ne? Doch auch. Aber Also so das lasse zweimal, ich so dann. 2x2 Meter an der Wand, ja, ich weiß ja nicht. Ne, YouPorn ist auch nicht so. Ist Und nicht das so dann im meins. Nackt-Podcast, das wäre schon ein bisschen abartig, oder? Das vor allem, wofür YouPorn, wenn es Knuddels gibt. War du Pedo. Der ist ja da gut, oder? Vor allem, da ging es die ganze Zeit heute schon im IRC drum. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt aber wirklich wieder zurück hier zum Scripting. Was garantieren denn die Hoster der Cloud überhaupt für Datenschutzrichtlinien oder irgendwas? Hat sich da einer mal durchgewühlt von euch oder so? Woher weiß ich denn, dass meine Daten da wirklich geschützt werden? Also, wie Also, kann ich davon ausgehen? keine ja, Ahnung, ich. Ich kenne die einzelnen Unterschiede der Clouds. Es gibt ja nicht nur eine Cloud, es gibt ja verschiedene Clouds, zum Beispiel eine Private Cloud. Bei Private Cloud steht halt im Vordergrund, dass sich sowohl Anbieter als auch Nutzer im selben Unternehmen befinden, wo jetzt zum Beispiel halt sämtliche Probleme aus dem Bereich Datensicherheit hinfällig werden, ne? Weil das eigentlich mehr so das ist eine Intranet-Cloud, wenn man es so sieht. Dann gibt es natürlich noch Public Clouds, die jeder auch kostenlos teilweise nutzen kann. Und da wäre ich dann natürlich schon ein bisschen vorsichtig, dort sensible Daten hochzuladen. Auch wenn jetzt irgendwo in den Datenschutzbestimmungen vielleicht drinsteht, ja, wir garantieren, ja gut, eine Garantie gibt es sowieso nicht, weil es Internet ist. Auch wenn da jetzt drinsteht, dass der Datenschutz dort großgeschrieben wird. Was ich sagen wollte, ist, ich würde einfach. Man kann sich jetzt alles Mögliche durchlesen, das ist auch im Einzelfall sicher kein Fehler, aber ich würde einfach wirklich sagen, dass diese Cloud-Sachen dafür prädestiniert sind. Einerseits für Sachen, die man wirklich öffentlich zur Verfügung stellen will, beispielsweise bei Google Docs, wenn man mit vielen Leuten an einem Text oder einer Presseerklärung irgendwas arbeiten will. Genau. Oder wenn man halt einfach irgendwas schreibt oder irgendwas zeichnet, was man vielen Leuten zur Verfügung stellen will. Oder andererseits, wenn man jetzt diese Backup-Lösungen hat, wie beispielsweise Dropbox oder so, dann kann man seine Daten einfach verschlüsseln und dann hochladen. Dann hat man auch Aber kein ich hab. Datenschutzproblem. Ja, doch, den hat man schon, weil gerade bei der Dropbox ist es so, dass der Schlüssel total Pillepalle sein soll. Nein, pass auf. Ich rede nicht davon, dass du irgendeine Dropbox-Verschlüsselung verwendest. Ich rede davon, dass du beispielsweise mit TrueCrypt deine Daten selber verschlüsselst, mit einem Schlüssel, den nur du hast, mit einem vernünftigen Verschlüsselungstool und dann hochlädst. Okay, ja, wir sind uns einig, dass der Dropbox-Schlüssel totaler Bullshit ist, oder? Kann ich nicht so genau beurteilen, aber ich habe mehrfach also Berichte darüber gehört, dass Implementierungslücken da waren, von denen allerdings einige mittlerweile geschlossen wurden. Wie es jetzt da momentan Ja. aussieht, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich würde mich da auch nicht drauf verlassen. Wie du Ja, schon sagtest, ich. Vertrauen im Internet ist nicht unbedingt immer Richtig. die beste Idee. Richtig. Über Dropbox habe ich auch ein paar Artikel gelesen, aber selber genutzt habe ich es noch nicht. Auch ich würde das durchaus nutzen, aber einerseits. Wie gesagt, entweder für Kram, wo ich denke, der ist jetzt nicht so wirklich privat. Ich hatte ja schon erzählt, dass es bei einigen Sachen bei mir einfach egal ist, weil ich die sowieso veröffentliche. Oder ich würde es halt verschlüsseln. Wie gesagt, beispielsweise mit TrueCrypt oder so. Vielleicht noch ein ganz kurzes How-to-to TrueCrypt. How-to-to-TrueCrypt. Und denn in der Zeit, wo das How-to für TrueCrypt kommt, bin ich ganz kurz ein Stück weiter weg, kann euch leider dabei nicht zuhören, aber ich muss dringend an die Mozzarella-Sticks, weil ich habe heute noch nichts wirklich gegessen. Ah, ist das Ja. geil. Vielleicht ein Mozzarella-Sticks. How-to-to-TrueCrypt. Bis gleich. Jo, ciao. Gut, dann machen wir mal hier alleine weiter. Jetzt habe ich eine persönliche Frage. Vielleicht kennst du dich da besser aus, weil in der Hinsicht kennst du dich eigentlich eh besser aus. Was gibt es eigentlich für gute Alternativen zum, also halt jetzt zu TrueCrypt, schweres Wort? Also, wenn du jetzt bei deinem Betriebssystem was verschlüsseln willst, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass du die eingebauten Sachen benutzt. Mhm. Jetzt, also bei Linux gibt es ja sowieso, Ubuntu hat das jetzt mittlerweile, dass du einfach beim Installieren dein Home Directory, also dein Benutzerverzeichnis, verschlüsseln kannst. Mhm. Oder du kannst es halt mit diesem DM-Crypt oder so machen, was immer schon als Paket vorhanden war. Das ist allerdings ein bisschen viel Arbeit. Dann Windows hat es leider bei Windows 7, was ich eigentlich überhaupt nicht benutzerfreundlich finde und was ich auch nicht mehr zeitgemäß finde, nur in der ganz teuren, in der Enterprise oder wie die heißt, da ist halt dieses BitLocker drin. Genau, und, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil... Oder bei OS X halt entsprechend FileVault. Ansonsten halte ich TrueCrypt eigentlich für das sinnvollste Programm, weil es halt schon relativ ausgereift und relativ benutzerfreundlich ist und auch verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen anbietet. Wobei ich AES nutzen würde, weil Bradley Manning sagt, dass man AES nutzen soll. Ja, haben wir gesprochen, ob TrueCrypt free ist? Ich bin übrigens gerade wieder da. Hallo. Hallo. TrueCrypt ist, ich glaube, es ist quelloffen, es ist auf jeden Fall kostenlos, aber ich meine, es wäre auch Open Source. Ja, Open Source ist in dem Fall eh die bessere Lösung. Das ist bei Sicherheitssoftware sowieso immer gut. Richtig. Weil nämlich, wie gesagt, dann kann man davon ausgehen, dass irgendwer mal nachgeprüft hat, ob entsprechende Backdoors drin sind. Selbst wenn man selber das technische Verständnis nicht hat, ist die Chance größer, dass es irgendwem aufgefallen wäre. Und ja, genau, Bruce Schneier hat das auch empfohlen. Mhm. Wer ist der Schöpfer von TrueCrypt? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich okay, vorne. Aber der hätte doch den universellen Schlüssel, oder sehe ich das total falsch? Nein, da du das Passwort vergibst und den AES-Schlüssel generierst, hätte der selbstverständlich keinen universellen Schlüssel. Ein vernünftiger Algorithmus hat keinen Universalschlüssel. Aber der hat doch bestimmt eine eigene Backdoor für sich eingebaut, oder? Wie gesagt, bei Open Source glaube ich das nicht, weil diese Backdoor dann vermutlich gefunden werden würde. Irgendwer hat sich bestimmt den Quellcode mal angeguckt. Ja, richtig. Sonst wird es ja auch nicht die ganzen Plattformen dafür geben, die Sicherheitslücken finden, weil es gibt halt genug Leute, die sich damit beschäftigen. Wie gesagt, aber ja, traue niemals im Internet und traue niemals einem Programm, aber TrueCrypt hat bisher eigentlich immer nur gutes Feedback bekommen. Ja, gut, nur irgendwie muss man das Ganze ja auch nutzen können. Und da muss man man muss dem Ganzen ja nicht bedingungslos vertrauen, aber man muss irgendwie mal gucken, wo es vielleicht Sinn macht, dass man das Risiko eingeht, weil das Risiko doch sehr, sehr gering ist. Und das kann man in dem Fall, denke ich, schon tun. Ja, ich, das ist also, auch eine Sache von Abwägung. Wenn ich jetzt nichts mehr nutze, richtig. Weil ich sage, also, okay, ich habe keine hundertprozentige Sicherheit, dann kann ich die Technologie halt nicht nutzen und damit schade ich mir mehr, als wenn ich dieses geringe Sicherheitsrisiko eben eingehe. Also ich denke mal, das nette BKA gibt auch nicht immer umsonst auf, wenn es halt TrueCrypt verschlüsselte Rechner mitnimmt. Also da gibt es auch gute Themen zu. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieser Anwalt heißt. Der hat da mehrmals Überhausdurchsuchungen, Verschlüsselung Udo und so Vetter. Weiter. Ja, genau, ja, richtig. Ja. Den Vortrag kann ich ja auch nur empfehlen, den sollte jeder gesehen haben, der sich mit ein paar Sachen befasst. Richtig, und wie er da auch selber gesagt hat, das BKA gibt da auch ziemlich schnell auf und ich denke mal, wenn da irgendwelche Backdoors, auch wenn es Open Sources eingebaut wären, dann wäre natürlich das BKA schnell dabei, um an, sage ich mal, in Anführungsstrichen den Universalschlüssel zu kommen. Mal eben so für mich hier, so nebenbei, ist es, wenn das BKA kommt und ich habe was mit TrueCrypt verschlüsselt, dürfen die mich dann in Beugehaft nehmen, bis ich den Schlüssel rausgucke? Nein, nein. Also in Deutschland nicht. In England können sie das tatsächlich machen. Da kannst du irgendwie, ich glaube sogar bis zu 5 Jahre, zumindest kannst du ins Gefängnis kommen, wenn du den Schlüssel nicht rausgibst auf Anweisung eines entsprechenden von der Regierung befugten Menschen, wie beispielsweise eines Polizisten oder Militärangehörigen. Also ich kann auch. Aber in Deutschland nicht. Nee, in Deutschland nicht. Also die können dich höchstens die finden ja meistens immer einen Grund. Die können dich höchstens für 24 Stunden mit aufs Revier nehmen, mehr auch nicht. Aber du hast halt das Recht, dein Passwort nicht zu sagen. Ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn das BKA, die Zeiten kennt man ja immer so zwischen 6 bis 8 Uhr morgens, wenn die mal vor der Tür stehen sollten. Also die brechen ja natürlich nicht sofort die Tür auf, es sei denn, da ist irgendwie Gefahr im Verzug. Mal aus Versehen auf die Steckdosenleiste drücken, falls der Rechner noch an sein sollte. Ne? Ja, also als mal der Postbote geklingelt hat und ich nicht gerafft habe, wie spät es war, da hatte ich auch eine Rekordzeit, Bett, Rechner, Tür. Aber wie gesagt, es war der Postbote, bloß es war Hochsommer. Und dann ist es um 11 halt genauso hell wie um 6. Ich war irgendwie nur total verwirrt, weil ich irgendwann nachts ins Bett gekommen war. Aber ich habe festgestellt, es funktioniert. Odo Vetter empfiehlt ja auch mehrfach Steckdosen. Ja, richtig. Was ich noch zu TrueCrypt sagen wollte, ist, es gibt bei TrueCrypt allerdings auch die Möglichkeit, dass du ein verschlüsseltes Verzeichnis anlegst, was dann versteckt ist. Und was du zum Beispiel als Videodatei oder so tarnen kannst. Und dann ist nämlich überhaupt nicht nachweisbar, dass du ein verschlüsseltes Verzeichnis hast. In England würde ich das empfehlen, in Deutschland ist vermutlich Overkill. Oder du kannst es tatsächlich so machen, genau, Fake-Zweitschlüssel. Ja, hat er genau. Recht. Es gibt die Möglichkeit, dass du ein Passwort hast, was entsprechend dann ein unwichtiges verschlüsseltes Verzeichnis öffnet mit einem falschen Schlüssel, wo du dann ein paar Fake-Daten reinschmeißen kannst und dann das echte Verzeichnis kannst du dann halt versteckt anlegen, sodass nicht nachweisbar ist. Also so ähnlich wie dieses Memo-Coding auf dem Handy, wo man dann, wenn man halt jetzt was Falsches eingibt, zum Beispiel, dass da auch falsche Daten angezeigt werden. Ja, ganz genau, wobei ich jetzt mich mit dem Mobiltelefon gar nicht auskenne. Ja, gut, das ist dann mehr so meine Sparte. Die Podcast-Hörer wissen, mit meinem Mobiltelefon kann man vielleicht wen erschlagen oder so, aber keine Daten verschlüsseln. Hast du einen Knochen? Nein, das Ding ist eigentlich sehr schön klein und flach, aber es kann halt sonst nichts. Und es ist auch nicht kaputt zu bekommen. Also, wenn dir jetzt eine gute Mordmethode damit einfällt, das Handy stirbt nicht dabei. Oh. Sehr gut. Ach, Garibaldi, weißt du, in meinem Job wird man immer so ein bisschen paranoid. Aber ich war damals auch noch ein bisschen paranoider als heute. Er schreibt hier gerade, Annika hat Daten auf dem Rechner, wegen denen das BKA vorbeikommen könnte. Interessant. Also, ich sag mal so, ich glaube, ich würde irgendwas falsch machen, wenn ich mich das nicht ab und zu fragen würde, weil ich dann nur über langweiligen Kram berichten würde. Ja. mal eine andere Frage vielleicht. Wer garantiert mir denn, dass jetzt der Hoster XY wirklich der Hoster XY ist, dem ich meine Daten und der Cloud dann vertraue? Wer garantiert mir das? Beispielsweise das SSL-Zertifikat. Also das ist jetzt natürlich auch nicht völlig sicher, weil SSL natürlich auch mehrere Sicherheitslücken hat. Aber anhand dessen lässt sich schon in der Regel die Identität feststellen. Aber kriegt das nicht jeder, so ein SSL-Zertifikat? Ich denke, also wie gesagt, im Normalfall nicht. Es gab allerdings in letzter Zeit Fälle, wo unautorisiert Zertifikate ausgestellt wurden. Also es kann jeder irgendein Zertifikat bekommen, aber es ist dann halt nicht auf genau diese Seite ausgestellt. Ah, okay. Aber das macht natürlich jetzt, okay, ich achte ja nicht oben auf meinem Browser, ob da jetzt wirklich SSL aktiv ist, darauf achte ich ja nicht zwangsläufig. Die Chance ist ja schon gegeben, dass ich halt irgendwas eintippe, mich irgendwo für die Cloud anmelden will, mich dann halt vertippt habe, ein Dreher in der Adresse zum Beispiel, und auf irgendeine Seite umgeleitet werde, die genauso aussieht wie meine Cloud, aber nicht die Cloud ist. Ja, natürlich, dann hätten wir halt einen klassischen Phishing-Angriff, da fallen auch immer wieder Leute drauf rein. In vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass in der Regel die schwächste Stelle eines ganzen Systems ist nun mal der Mensch und nicht die Technik. Und dementsprechend, wenn man den Menschen angreift durch diese Social Engineering oder Phishing-Geschichten, ja, dann hast du halt Pech gehabt, möchte ich mal sagen. Sind die Clouds denn alle so irgendwie abgesichert? Also nutzt jede Cloud von, nehmen wir mal Google jetzt wieder, nutzen die wirklich etwas, wo man sagen könnte, jo, da kann ich jetzt nicht abgefischt werden? Gibt es da eine Garantie, eine No-Phishing-Garantie? Nee, ich glaube, das dürfen die auch gar nicht geben, so eine Garantie. Nein. Das passiert ja selbst Banking-Websites oder so, die nun wirklich ein Interesse an Sicherheit haben, weil es da um Geld geht. Übrigens, Liquid XOR hat in der Tat insofern recht, als AES als Verschlüsselungsalgorithmus bislang nicht geknackt ist. Also du könntest das höchstens irgendwie brute-forcen und das würde halt Tausende oder Zehntausende von Jahren dauern. Und dementsprechend kann man sagen, dass der Algorithmus als solcher sicher ist. Und wie gesagt, was ich eben meinte mit Bradley Manning, das war tatsächlich kein Witz. Ich habe diese kompletten Chat-Protokolle zwischen ihm und Adrian Lamo gelesen. Und da war so eine Randbemerkung, die eigentlich von meinen Kollegen und auch von den anderen Leuten im Internet irgendwie kaum jemand erwähnt hat, was aber hochinteressant ist, weil er nämlich gesagt hat, er hat wörtlich zu Lamo gesagt, stick to Rheindahl-Variants. Rheindahl ist halt der technische Name für AES, weil AES ja nur Advanced Encryption Standard heißt. Und dieser Algorithmus heißt eben Rheindahl. Und er hat gesagt, an den soll man sich halten, weil den in der Tat auch die NSA nicht geknackt hat. Okay. Das hat er. Die haben solche Sachen diskutiert, was die NSA alles mithören kann und so, weil Manning war ja wirklich Analyst und hat solche Sachen dann teilweise mitbekommen. Von daher glaube ich schon, dass diese Aussage relativ verlässlich ist. Okay. Vielleicht für die Geneigten, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, für die überhaupt gar keine Ahnung haben, was AIS oder so ist. Ich meine, das wäre vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn wir da schon drei Buchstaben benutzen und wissen, was die bedeuten. Was ist AIS und wie funktioniert es im ganz Groben? Ja, das ist ein Verschlüsselungsstandard, wo halt mit einem bestimmten Algorithmus, wie genau der jetzt funktioniert, das wusste ich mal, da komme ich jetzt aber auch nicht mehr drauf. Also ausgesprochen heißt es Advanced Encryption Standard. Genau, und das ist in der Tat eine Bezeichnung, die vergeben wurde, nachdem man einen Wettbewerb gemacht hat. Und man hat verschiedenen Krypto-Experten gesagt, jetzt entwickelt mal einen Algorithmus, der möglichst sicher ist, für, halt um Daten zu verschlüsseln. Und halt der Siegeralgorithmus, der dann in bestimmten Tests am besten abschnitt und von den Experten dann am höchsten geratet wurde, der wurde halt dieser Standard-Algorithmus, also dieser Advanced Encryption Standard. Und das war halt dieser Algorithmus namens Rheindahl. Okay, warum ist der so besonders sicher? Was macht den jetzt zu einem so sicheren Werk, dass selbst die, wer auch immer, den halt nicht... Ja, man hat halt verschiedene Angriffe darauf getestet und hat dann festgestellt, dass er für diese Angriffe besonders wenig anfällig ist. Aha. Nachdem man vorher einen Standard hatte namens DES, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wofür das D stand, aber halt auch irgendein Encryption-Standard, der halt mittlerweile als extrem unsicher galt, weil er zu leicht herauszubekommen ist. Und den hat man dann dadurch halt ersetzt. Ich will jetzt nicht zu paranoid klingen, aber wer garantiert das denn? Also wer sagt mir jetzt, dass die wirklich da die Wahrheit dabei sagen und nicht in Wirklichkeit alles ohne weiteres da freihacken können? Das sind halt Erfahrungswerte. Also das habe ich ja dir ja eben erzählt, wie ich persönlich zu der Vermutung komme, dass es doch noch halbwegs sicher ist. Eine wirkliche Garantie hat man nicht. Wobei AES natürlich auch vielfach dann schon von entsprechend fähigen Sicherheitsexperten angegriffen wurde und die es in der Tat nicht geschafft haben. Genau. Man muss jetzt überlegen, wie viel wahrscheinlicher ist es, dass die Regierung wirklich so viel bessere Möglichkeiten hat, als jetzt diese Experten, die ja teilweise auch aus der Wirtschaft kommen und auch erhebliche Möglichkeiten haben. Also da gab es doch auch mal so ein nettes Beispiel. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ich glaube, bei AES 256-Bit, was ja eigentlich schon eine der sichersten Varianten ist, bräuchte man halt Millionen oder waren das Milliarden? Ich glaube, Millionen von Servern, damit man überhaupt eine Chance hat, in den nächsten Jahren das Passwort quasi zu brute-forcen. Weil du es eben nur brute-forcen kannst, weil man noch keine wirklichen anderen Möglichkeiten gefunden hat, das kryptografisch anzugreifen. Was jetzt hier gerade gefragt wurde zu Two-Fish und Serpent, das sind halt auch andere Verschlüsselungsalgorithmen. Two-Fish wurde entworfen von Bruce Schneier und einem seiner Kollegen. Das sind halt alternative Verschlüsselungsalgorithmen, die man halt auch verwenden kann. Die sind halt weniger verbreitet. Und AES hat den Vorteil, dass es relativ rechenzeiteffizient ist. Dass es also schnell verschlüsselt und entschlüsselt werden kann, was halt, wenn man jetzt auf seinem System viele verschlüsselte Dateien hat, ein großer Vorteil sein kann, weil man ja auch das Ganze nicht zu langsam machen will. Richtig. Und es gibt jetzt mittlerweile auch bei der neuen Prozessorgeneration wirklich eine AES-Hardware-Implementierung. Das heißt, dass es im Chip direkt eine Einheit gibt, die auf diese Berechnung spezialisiert ist und das Ganze dadurch noch schneller wird. Man merkt es ja auch bei TrueCrypt, wenn man AES nutzt, wenn man beim Hochfahren wieder entschlüsselt, dass es eigentlich ziemlich schnell geht. Selbst wenn man jetzt, sage ich mal, auf C, keine Ahnung, 80 oder 100 Gigabyte schon voll hat. Ja, das ist in der Tat, deshalb sage ich ja, das ist auch relativ effizient zu nutzen und von daher ist es einfach nicht so nervig. Man muss ja auch sehen, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die man hat, einen nicht so nerven, dass man entweder dann überhaupt keinen Bock mehr hat, den Rechner zu nutzen oder halt diese Sicherheitsmaßnahmen wieder ausmacht, weil sie einen halt zu krass nerven. Aber selbst auf meinem alten Laptop mit 2 GB RAM, aber nur einem kleinen Core Duo Prozessor, also so einem der langsamsten Dual Cores, war es fast nicht zu merken, dass ich wirklich mein System damals unter Linux komplett verschlüsselt hatte. Der XO hat gerade noch gesagt, dass AES auf einem mathematischen Problem basiert. Ja, natürlich. Auf welchem mathematischen Problem basiert das denn bitte? Also, ich stelle mir gerade ein mathematisches Problem. Ich hatte Mathe eine 3, mich brauchst du nicht fragen. Wie gesagt, ich wusste es mal. Ich habe da auch mal einen Vortrag zugehört, aber ich habe es jetzt im Moment ehrlich gesagt auch nicht im Kopf. Dann soll der XOR das mal eben sagen, weil mich würde das Problem dahinter gerade total interessieren. Also ich weiß, mit welchem mathematischen Problem man Hash-Algorithmen macht, aber da ist ja wieder eine komplett andere Aufgabenstellung gegeben, denn die darfst du ja überhaupt nicht zurückrechnen können, was ja bei einem Verschlüsselungsalgorithmus dumm wäre. Richtig, aber... Ach genau, okay. Wenn du etwas Modulo 2 nimmst, okay, genau. Modulo. Ja, ja, Modulo bedeutet... ist für mich genauso wie Cthulhu. Nein, das... das ist für mich beides total jenseits jedweder Norm. Das ist der Rest, der bei einer Division übrig bleibt. Was? Modulo ist der Rest, der bei einer Division, also wenn ich jetzt 1 durch 5 teile. Ja, dann, naja, das, damit funktioniert es nicht, weil eins kleiner ist als 5. Du hast mich gerade verwirrt. Okay, wenn ich 5 durch 3 teile. Ja, dann habe ich einen Rest. Ja, und dieser Rest ist 2. Und damit ist 5 Modulo 3 2. Ah, ja, also sagt der Mathematiker einfach nur zu dem Wort Rest Modulo. Wenn du so willst, ja. Okay, und wo ist da die Anomalie jetzt gerade? Also die wird mir da drin. Du kannst es nicht zurückrechnen. Nicht. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Weil wenn du 2 hast, das könnte ja auch genauso gut, keine Ahnung, 8 Modulo 6 sein oder so. Ah, okay. Ja, die 2 kommt ja bei solchen Rechnungen dann nicht immer nur einmal vor. Das ist genauso wie Primfaktorisierung. Die kannst du auch nur mit erheblich höherem Rechenaufwand zurückrechnen. Und wenn die Zahlen dann entsprechend groß sind, schaffst du es nicht. Ach, ich glaube, ich sollte mit meiner geilen Hardware mal wieder Pi berechnen, wenn ich das jetzt so höre. Scheiße. Nein, Primfaktorisierung funktioniert halt so, du nimmst halt 2 Primzahlen und multiplizierst die miteinander. Was eine relativ einfache Rechenoperation ist. Aber wenn du jetzt versuchst, aus dem Ergebnis wieder diese beiden Primzahlen zu bekommen, ist der Aufwand sehr viel höher. Und wenn die beiden Primzahlen entsprechend groß sind, wird auch der Unterschied entsprechend groß. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Elliptische Kurven sind auch noch eine Möglichkeit, ja. Aber davon verstehe ich dann auch schon wieder gar nichts mehr. Wobei es mal einen Algorithmus auf elliptischen Kurven gab, der ja nicht so sicher ist. Elliptische Kurven? Ja, nee, ich bin mal Mathe ausgestiegen, als ich dann das Inverse von A berechnen sollte in der Unendlichkeit und ich dann da saß in der Vorlesung und der Prof gefragt hat, ja, jetzt schränken Sie mal die Unendlichkeit ein und ich saß da halt und wusste überhaupt nicht, was ich sagen also sollte. Also dieses ganze Zeug mit, wie war das, abzählbar unendlich und nicht abzählbar unendlich, ja, genau. Ich auch nicht so das große Genie drin und bei Analysis bin ich sowieso ausgestiegen, aber Kryptomathe geht wieder, weil man da so irgendwie so einen relativ logischen Bezug noch zu hat. Von daher habe ich das besser gerafft als der Kram, den wir an der Uni können mussten. Wir haben Krypto nie gemacht, aber das habe ich mir aus Bock angelesen, während ich in den Mathekursen an der Hochschule grottenschlecht war. Also ich kann dazu nur sagen, Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt und das Ganze 2-mal. Hintereinander? Ja, natürlich. Oh. Chuck Norris kann das. Ja. Nein, aber ich als Mathe-Dau, also wir schweifen jetzt übelst ab. Also wenn wir jetzt so weiterreden, dann träume ich wahrscheinlich noch davon. Und wenn ich dann morgen aufstehe, dann bin ich der neue Albert Einstein, aber in dem Fall dann wohl 2 Steine. Das wäre ja nicht das Schlechteste, oder? Ja gut. Wobei andererseits, ich würde keinen Nobelpreis haben wollen. Seit Obama den Nobelpreis gekriegt hat, finde ich den hoffnungslos overrated. Ich weiß nicht, der hat ihn sich doch verdient, oder? Obama? Naja, das wäre vielleicht mal ein Thema für eine andere Sendung. Obama, ja. Diese latente Stille, die gerade geherrscht hat, zeigt mir, dass ihr damit nicht so ganz einverstanden seid. Aber ja, das lass uns mal von Obama weg und von AES und von Mathe, weil das ist nochmal wirklich ganz weit weg für mich persönlich auch, weil ich das, wie gesagt, gar nicht nachvollziehen kann. Also ich kann Unendlichkeit nicht einschränken. Ja, aber du hast von der Verschlüsselung angefangen. Ja, das stimmt. Ich habe angefangen. Aber ich muss ja auch an die Verbraucher denken. An den Podcast-Verbraucher. Verschlüsselung. Wir kamen darauf mit Phishing und wir kamen darauf, dass keiner ja garantieren kann, dass die Cloud dann halt nicht irgendwie eine Seite ist, die mich irgendwo anders hinbringt und meine Daten abgefischt werden. Nein, wir kamen auf die Verschlüsselung, weil ich gesagt hatte, dass man sein Zeug verschlüsseln und dann backuppen sollte. Richtig. Das mit dem Phishing ist ja wieder ein anderes Thema. Wobei da, wie gesagt, man muss halt gucken, dass man auf die Tricks möglichst nicht reinfällt, indem man halt entsprechend geschult ist. Oder die Leute schult, die damit umgehen und indem man entsprechend genau hinschaut. Und ansonsten kann man nicht so richtig viel gegen diese Angriffe machen, jetzt auf technischem Wege. Immer wenn du Menschen hast, die ein System bedienen, dann werden diese Menschen auch Fehler machen, einige von ihnen, und dann werden darüber die Angriffe funktionieren. Dafür kann Technik aber beliebig sicher sein. Das war ja auch im Zweiten Weltkrieg so mit der Enigma und das hat sich seitdem nicht grundlegend geändert. Das ist richtig. Nur wir befinden uns ja gerade mehr oder weniger dort, wo halt sehr viele Menschen dem Internet sehr viele Daten anvertrauen, sehr viele private Daten wie Fotos und weiß der Geier was und ihr komplettes Leben eigentlich online backuppen, sich damit total sicher fühlen, weil die haben es ja online und die das online schon als Backup fast betrachten. Ja, aber das belegt ja eigentlich nur wieder genau das, was ich gesagt habe. Das Problem ist halt, dass viele Leute diese Dinge nicht verantwortlich nutzen oder dass sie einfach keine Ahnung haben, wie sie es nutzen. Man muss halt wissen, welche Daten privat sind und welche öffentlich sind und muss entsprechend handeln. Aber richtig. Das kann ihnen die Technik auch nicht abnehmen und da kann die Technik auch nichts für. Also ich kann das jetzt wieder nur mit Facebook vergleichen, was die Naivität oder halt die Unwissenheit der Menschen angeht. Jein, weil das Problem ist ja eigentlich, dass Firmen es den Verbrauchern sehr, sehr einfach machen, indem die sagen, pass auf, hier, du kriegst eine schöne Cloud, hier, sagen wir mal Dropbox etc. Ja, du kannst halt deine Daten einfach im Netz ablegen, kannst überall drauf zugreifen, es wird dann implementiert, es ist in Android mit implementiert, es ist im iOS mit implementiert. Das ist ja auch an sich super gut. Man muss den Leuten nur beibringen, für was sie das nutzen können. Ja, aber genau da geht ja der Trend eben nicht hin. Der Trend geht ja nicht zum, pass auf, wir haben eine Cloud, und du musst aber das und das beachten. Da geht der Trend nicht hin. Also ich würde jetzt wetten, wenn ich Google Docs öffne, steht da nicht, schau mal, das ist ein öffentliches Dokument. Was du hier reinschreibst, speichern wir. Wir speichern es auf unbestimmte Zeit. Wir wissen auch selber nicht genau, wo wir es speichern. Und es unterliegt auch Dingen, die du selber nicht verstehst, die wir selber nicht verstehen. Aber hey, schreib rein, was du möchtest. Im Zweifel wirst du verhaftet. Das steht da ja nicht. Ich glaub, ja gut, das, aber das ist ja das jetzt kein spezielles so Problem von Cloud Computing. Das Problem haben wir im Internet ja eigentlich bei so ziemlich allem. Allgemein, von Social Networks, E-Mail, was auch viele für ein sicheres Kommunikationsmedium halten, was es ja auch nicht ist, Cloud Computing, oder einfach Leute, die Zeugs auf ihrer Festplatte speichern, ist doch auch nicht sicherer. Stell dir vor, einer klaut deinen Laptop oder du hast doch wirklich mal eine Hausdurchsuchung, dann sind die Daten auch ohne weiteres zugreifbar. Und es gibt trotzdem Leute, die sensible geschäftliche Daten oder sogar geheime Regierungsinformationen unverschlüsselt auf ihrer Festplatte ablegen. Ist doch auch nicht vernünftiger. Ja. Und dann ist die Frage, warum? Da müssten wir dahin und jetzt mal überlegen, warum ist das so? Warum benutzen die User das in dieser Art und Weise und sichern sich da nicht ab? Warum? Also einerseits würde ich sagen, dass viele Leute einfach technisch wirklich keine Ahnung haben. Und andererseits finde ich, dass einfach wir noch viel mehr dahin kommen müssen, dass Verschlüsselung zum Standard wird. Anstatt dass es etwas ist, was halt ein paar Leute machen, weil sie es wirklich wissen. Genau wissen, was sie machen müssen und worauf es ankommt. Ich finde, es müsste einfach so sein, dass die Verschlüsselung zum Standard wird und dass man angeben muss, wenn man was halt nicht verschlüsselt speichern will oder so, statt umgekehrt. Dass es für die User einfach völlig normal ist, auf diese sichere Art und Weise zu kommunizieren oder ihre Daten zu speichern. Ja, zum Beispiel beim Instant Messaging gibt es das ja schon. Wenn du jetzt den Audio Messenger zum Beispiel auf Mac benutzt, dann ist es tatsächlich mittlerweile dieses OTR-Plugin, mit dem du mit IIS auch verschlüsselt chatten kannst, ist vorinstalliert und es ist auch so eingestellt, dass wenn dich jemand mit dieser Verschlüsselung anchattet, das dann automatisch verschlüsselt wird. Und andere Messenger können das noch nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die finde ich richtig vorbildlich, weil dann auch jemand mich anschrieb und sagte, mein ganzer Kurs verschlüsselt jetzt irgendwie sein Zeugs. Ja, wie, sind die alle so technisch bewandert? Nö, aber das sind alles Mac-User und die wissen überhaupt nicht, wie sie diese Voreinstellung ändern sollen. Die haben jetzt irgendwie für einen Designkurs, haben die sich alle Mac-Rechner gekauft und haben diesen Audio-Messenger drauf und die verschlüsseln jetzt alle, weil sie es einfach nicht besser wissen. Und ja, ich finde, da müssten wir hin, dass die völlig unbedarften also, Leute vielleicht also ein bisschen vor sich selbst geschützt werden. Die Technologie haben wir ja. Der Xor hat gerade was Lustiges geschrieben. Das liegt einfach an der Faulheit der User. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Also viele sind halt faul in der Hinsicht. Deswegen existieren ja auch diese Leaks, gerade von geheimen Dokumenten oder Sonstiges. Gerade solche Regierungen oder halt solche Institutionen. Was ich zu Aki auf dem Stream noch sagen wollte, das kann sein, dass das BKA im Dreieck springt, aber es wäre trotzdem vom Sicherheitsaspekt ja eine sinnvolle Entscheidung. Ja, richtig. Der User muss immer an sich selbst denken und nicht an das BKA oder Sonstiges. Aber es ist natürlich schon richtig, dass wir vielleicht diesen Standard nicht haben, weil die Regierungen da kein Interesse dran haben. Das ist durchaus möglich, dass die auch entsprechend auf die Firmen einwirken, das weiß ich nicht genau, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder zumindest, dass die Regierungen andersrum nicht auf die Firmen einwirken und entsprechende Sicherheitsstandards fordern, weil sie wissen, dass die ihnen auch schaden würden. In den USA gab es ja tatsächlich, in den 1990er Jahren, gab es ja mal eine Bewegung, dass sämtliche Firmen, die Verschlüsselung anbieten, gezwungen werden sollen, dass sie eine Backdoor oder Nachschlüssel bei den Behörden hinterlegen. Ach. Und, ja, tatsächlich. Und es gab auch mal ein Exportverbot für Kryptografie. Du durftest keine starke Verschlüsselung exportieren, weil das irgendwelchen bösen Ausländern geholfen hat. Und weißt du, wie dann PGP, also dieses Pretty Good Privacy, wie das ins Ausland exportiert wurde? Das ist so eine nette Anekdote. Das wurde in der Tat so gemacht, wissenschaftliche Schriften durfte man exportieren. Man hat das ganze Zeugs einfach auf ein Buch gedruckt und hat die Seitenzahlen schon gleich in Kommentarzeichen gesetzt. Das heißt, man hat den ganzen Quellcode als Buch und die Seitenzahlen direkt in Kommentarzeichen. Und dann hat man dieses Buch halt im Ausland wieder eingescannt. Schon eine Gesetzeslücke. Mhm. Und dann haben die das 1:1 runtergetippt, so wie früher mit den C64-Zeitschriften, oder was? Ich glaube tatsächlich, sie haben es eingescannt, weil sie die Seitenzahlen direkt in Kommentarzeichen gesetzt haben. Ah, okay. Hm. Abgefahren. Abgefahren. Aber ich glaube, es liegt nicht an der Bequemlichkeit der User. Also nicht nur, faulert ist das falsche Wort. Es ist einfach nicht benutzerfreundlich. Zu verschlüsseln ist definitiv keine benutzerfreundliche Eigenschaft. Insbesondere in vielen Programmen. Gut, wenn es sie da jetzt gibt als Funktion, okay. Aber wenn ich sie auch nicht ausschalten kann, ist es auch keine Benutzerfreundlichkeit. Wenn ich als Mac-User nicht weiß, ey, wo kann ich denn hier bitte meine Verschlüsselung ausschalten, sofern ich das will, ist es nicht benutzerfreundlich. Es gibt kein optimales System bisher, wo ich sage, okay, ich ziehe es einfach da drauf, klicki bunti und habe dann eine super Verschlüsselung sofort. Doch, das ist einfach nicht da. Das ist an sich schon benutzerfreundlich. Also es sind ungefähr dann 2 Klicks, dieses Ding auszustellen. Nur, dass die, ja gut, nur die man, völlig, man weiß halt die völlig wirklich völlig unfähigen Nutzer, die können es vielleicht nicht, aber die könnten es sonst auch nicht einstellen. Bei denen ist eigentlich ein Wunder, dass sie ihren Rechner angestellt kriegen, wenn ich so drüber nachdenke, weil das wirklich nicht schwer ist mit dem Plugin. Ja, aber es ist ja ganz klar, also für mich jetzt, wie wir das gerade auch schon angesprochen haben, das BKA hat da kein Interesse dran und ich glaube, dass da niemand, der federführend ist im Bereich der Politik und Wirtschaft, damit zufrieden wäre, wenn das verschlüsselt werden würde per Default. Wer wäre jetzt nicht dazu mehr zufrieden, die Wirtschaft oder die Regierung? Beide. Sowohl. Also beide. Ich denke, die Wirtschaft hätte daran durchaus ein Interesse, weil sie ja ihre Geschäftsgeheimnisse und so besser absichern könnten. Ja, ja, das ist keine Frage, aber Wirtschaft und Regierung, also jetzt so ein großer Konzern, der würde natürlich auch von der Regierung dabei, das wäre nicht das Schlachtfeld, aber ich glaube schon, dass ich jetzt als User, der sensible Daten hat und würde die alle per Default vom Betriebssystem verschlüsselt haben, da hat natürlich keiner ein Interesse dran. Niemand. Also weder Wirtschaft noch Politik. Warum soll die Wirtschaft damit ein Problem haben? Weiß ich nicht, ich kann es mir einfach mal so vorstellen, wenn ich jetzt mal überlege, muss mal kurz drüber nachdenken, wenn ich jetzt alle meine Sachen komplett verschlüssel, Wirtschaft sind für mich auch Werbefirmen und andere Branchen und die können halt nicht mehr meine Datenprofile komplett auslesen. Achso, du meinst jetzt vom Privacy-Aspekt her. Vom Privacy-Aspekt her, ja. Dann würden die alle komplett, also würden ganze Wirtschaftszweige zusammenbrechen. Ich glaube, wenn jetzt Facebook komplett, also wenn jeder User da seine Daten komplett verschlüsseln kann. Ja, Daten, die du öffentlich ins Internet stellst, die kannst du ja auch nicht wirklich verschlüsseln. Jetzt auf so einem sozialen Netzwerk, das Profil ist ja öffentlich. Was ja, willst du damit Verschlüsselung machen? Ja, man könnte aber die Profile verstecken. Ich weiß auch, worauf ja. Riot raus will. Der User sollte immer selber entscheiden, was mit seinen Daten passiert. Wenn dadurch irgendwelche Unternehmen sich finanzieren, dann ist das nicht das Problem des Users. Ne? Also wenn ich meine Daten verstecken möchte, dass es nicht jeder öffentlich sieht, dann soll es halt auch so sein. Und wenn jetzt irgendjemand meine Daten verkaufen will, hat er halt in dem Fall Pech gehabt. Ja, außerdem gibt es ja auch genug Unternehmen, die, wie gesagt, wirklich ein Interesse daran hätten, wenn sie jetzt ihre Geschäftsgeheimnisse besser schützen könnten. Weil es auch tatsächlich viele Fälle gegeben hat, wo irgendwelche Mitarbeiter dann Daten auf ihrem Telefon oder auf ihrem Laptop hatten und dieses Telefon oder dieser Laptop kam dann abhanden und dann waren halt wieder irgendwelche wichtigen Geschäftsgeheimnisse verloren gegangen, was dann entweder Geld kostete, weil man diese Geheimnisse öffentlich gemacht hatte und andere damit Geld verdient haben oder auch weil man Vertragsstrafen bekommt, weil man sich ja an Datenschutzgesetze halten muss. Zum Thema Geschäftsgeheimnis, das ist ein gutes Stichwort. Ich kenne das aus meiner Ausbildung in der Firma, wo ich war. Da hat man ziemlich viel Wert auf Geschäftsgeheimnis gelegt, hat natürlich sogar die Scheiben halt so milchig gemacht, damit man halt nicht durchgucken konnte, um Fotos zu machen. Aber ich sag mal, die Rechner, wo halt auch wichtige Daten drauf waren, waren für jeden zugänglich. Man hätte quasi mit einem USB-Stick vorbeigehen können, einfach mal sagen, ja, ich lade jetzt mal Datensatz XY drauf und schon hätte man das halt mit nach Hause nehmen können. Ist halt, Geschäftsgeheimnis ist halt immer so eine spezielle Sache. Jeder redet davon, aber wenn man sich so gewisse Leaks anschaut, dann ist es einfach nie existent. Also gerade in Firmen, wo Daten richtig, also meiner Meinung nach richtig sicher behandelt werden sollten. Um jetzt mal auf Anon Austria zu sprechen zu kommen, die halt die Polizeidaten geleakt haben. Weiß ich nicht, alle Leute heulen dann danach rum, ja, die armen Polizisten und keine Ahnung was, aber warum werden dann die Daten nicht gesichert, dass da halt jemand drankommt, um die Daten weiterzugeben? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Klar, weil, also ich weiß jetzt nicht, wo die gespeichert waren. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, die waren wirklich irgendwo auf dem Server rumgelegen. Ich glaube, dass viele, viele die Möglichkeiten einfach unterschätzen und sich dieser Gefahr überhaupt gar nicht bewusst sind, weil der Aspekt ja immer noch im Raum steht und bei der Redewendung bleibe ich eigentlich, ich habe ja nichts zu verbergen. Nein, ich denke, es ist einfach mangelndes technisches Verständnis. Die Leute wissen gar nicht, welche Angriffe alle möglich sind. Also die meisten Leute, die jetzt bei ihrem Windows ein Benutzerpasswort setzen, die glauben, ohne dieses Benutzerpasswort komme ich nicht an ihre Daten. Ja. Aber ist das nicht eine falsche Sicherheit, die generell die Firma schon dann vorspiegelt? Also dass Microsoft eine völlig falsche Sicherheit vorspiegelt, weil normalerweise müsste ja in dem Beipackzettel drin stehen, dass wenn du das, ja, mal ehrlich. Aber sowas liest doch sowieso kein Mensch. Ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Und ist doch ganz klar, dass Microsoft oder auch andere Firmen das halt mit einem gewissen Sicherheitsaspekt verkaufen, sonst würden sie diese Produkte ja gar nicht so gut verkaufen. Also es steckt immer ein bisschen Lüge mit dabei oder halt auch drumherum Gerede. Das ist eigentlich egal, welches Produkt du kaufst, ob es jetzt irgendeine Gesichtscreme im Supermarkt ist, die dich super jung macht, oder ob es irgendein Produkt ist, was du für den Computer kaufst. Gut, aber wir sind doch jetzt alle erwachsene Leute. Und das Problem beim Computer ist einfach, dass viele Leute diese Verantwortung halt nicht übernehmen können, dass sie wissen, was sie tun und selber drüber nachdenken, weil sie einfach diese technischen Kenntnisse nicht haben. Und das Problem ist auch, dass diejenigen, die von der Technik vielleicht Ahnung haben, es diesen Leuten auch nicht so erklären, dass die es kapieren. Die schmeißen dann entweder mit irgendwelchen Fachausdrücken um sich, die dann keiner versteht, oder sie geben sich überhaupt nicht die Mühe. Anstatt sich es mal so erklären, dass es auch jemand ohne technische Kenntnisse versteht. Aber kann man sich nicht auf die Firmen verlassen. Dann nehme ich immer gerne das Beispiel mit der Bedienungsanleitung, wenn man sich einen neuen Fernseher kauft. Wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie man so ein Fernseher-Setup, dann kann man die Bedienung wirklich in eine Tonne schmeißen. Also Fachchinesisch ist halt immer falsch. Die schreiben viel Fachchinesisch rein, damit es sich gut anhört. Und der Verbraucher, der ja eigentlich keine Ahnung davon hat, liest sich irgendwelche Begriffe durch, was auch immer diese in Anführungsstrichen zu bedeuten haben, und sagt dann einfach, ja, das ist gut und das nutze ich dann. Ne? Und dadurch, denke ich mal, kommen auch halt diese Resultate, dass halt die Daten nicht richtig gesichert sind. Ja, aber... Ja, Moment. Moment, Moment. Das darf doch erstmal gar nicht passieren. Es ist so, dass, mal vielleicht so ein kleines reales Mac-Phänomen. Ja? Ich habe auf meinem MacBook ist Folgendes. Ich habe einen Haken falsch gesetzt. Ein Haken falsch gesetzt bei meinem Privacy heißt, ich kann nur den Bildschirmschoner ausschalten, wenn ich mein Passwort eingebe. Restarte ich die Kiste, brauche ich kein Passwort, um auf den Mac zuzugreifen. Brauchst du nicht? Das ist aber komisch. Nee, weil es gibt zwei Haken. Es gibt einmal den Haken Bildschirmschoner und einmal den Haken Anmeldebildschirm. Ja. Da gibt es zwei Haken. Okay. So, und wenn ich den einen halt nur setze für den Bildschirmschoner und ich restarte die Bude, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann komme ich ganz normal wieder rein, wo ich halt eigentlich erstmal gar nicht rein soll, ohne Passwort. Ja, dann ist das in der Tat dumm konfiguriert. Ich kann das jetzt nicht so genau sagen, weil ich habe meinen Mac jetzt schon 2,5 Jahre und seitdem habe ich diese Einstellung auch nicht mehr geändert. Von daher kann ich das nicht so genau sagen. Aber wenn es so ist, wie du sagst, ist das auch dumm implementiert. Klar, man muss die Sicherheitssachen möglichst... Nein, wieso sollte das bewusst sein? Da hat doch keiner Interesse dran. Wenn du mich fragst, ist da einfach nicht nachgedacht worden. Aber ich bleibe dabei, dass man sich bei sowas auf die Firmen einfach auch nicht verlassen darf, sondern dass das auch ein bisschen die Verantwortung derjenigen ist, die die technischen Kenntnisse haben und die vielleicht dafür sorgen müssen, dass ihre Mitmenschen entsprechend zumindest so geschult sind, dass halt mit wichtigen Daten verantwortlich umgegangen wird. Ja, aber wo und wie? Das ist ja die Frage. Wo und wie? Ja, das habe ich ja eben schon versucht zu erklären. Man sollte den Leuten das Ganze so erklären, dass sie das verstehen und ihnen vielleicht auch Hilfestellungen dabei geben, das Ganze sicher einzurichten. Aber dann immer noch, wo, wer und wie? Also wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat und ich merke, dass in meinem Bekanntenkreis jemand keine hat, dann... versuche ich halt, wenn ich weiß, diese Person geht mit sensiblen Daten um, dieser Person das auch zu erklären. Und ich habe auch schon entsprechende Vorträge gemacht, jetzt auf irgendwelchen Events, wo ich dann halt wirklich einmal gemacht habe, Verschlüsselung für Anfänger, und habe den Leuten gezeigt, wie sie halt verschlüsselt chatten, wie sie verschlüsselt mailen und wie sie verschlüsselt ihre Daten speichern. Ja, aber da kommen ja Leute hin, das ist für mich der falsche Hebel. Weil für mich ist erstmal der Dreh- und Angelpunkt, dass jemand, der ein Betriebssystem designt, macht, ja, programmiert, wie auch immer, dass die schon dazu genötigt werden, dass so ein Bullshit gar nicht passieren darf, wie Nein, halt in dem Windows-Anmeldebildschirm. Wenn du jetzt sagst, die Leute müssen dazu genötigt werden, das ist diese Autoritätsgläubigkeit, die nervt mich. Weißt du? Nein, es ist wirklich so. Nein, naja, nein, pass auf. Wenn man das jetzt so sieht wie du jetzt sagst, dass diese Unternehmen dazu genötigt werden müssen, dann verlässt du dich wieder auf Regierung und die haben genau am Gegenteil ein Interesse. Wie soll denn das bitte funktionieren? Ich würde eher sagen, aus User-Sicht. Also ich glaube, dass es schon sinnvoller ist, Einfluss darauf zu nehmen, auf die Entwickler von Betriebssystemen und zu sagen, passt auf, ja, da und da ist das und das Problem. Ja, das kannst du und, ja tun. Ja, aber es passiert dann nichts. Ich habe jetzt schon 1000 Mal Report a Bug geklickt und trotzdem passiert dann ja, nichts. Ja, dann siehst du ja, dass dieser Weg nicht funktioniert. Genau, dieser Weg funktioniert ja nicht, weil ich alleine einfach überhaupt gar nicht da die Lobby habe, um das zu sagen und zu tun. Nur viele sehen halt, ah, hier gebe ich ein Passwort ein, jetzt habe ich einen Anmeldebildschirm, das reicht mir. Und dahinter fragt auch keiner mehr weiter. Ja, aber anders als, dass man es wirklich im Kleinen macht und das versucht, denen mit Menschen zu erklären, die vielleicht ein bisschen auf einen hören in dieser Hinsicht, wüsste ich jetzt auch nicht, was man da machen sollte. Es ist schwierig. Ich meine, es werden auch Firewalls verkauft für ein Schweinegeld, die faktisch überhaupt gar keine, die im Gegenteil, die sogar noch falsche Sicherheit einem suggerieren, ja, die einfach definitiv nicht funktionieren, mir auch keinen schädlichen Code unbedingt weghalten und trotzdem werden die verkauft. Ja, gut, ja natürlich werden die verkauft, das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Aber ja, wie, die funktionieren nicht. Ja, aber wie willst du sowas großflächig verhindern? Kannst du ja nicht. Ich bin für mehr IT-Experten in der Regierung. Ja, wenn du jetzt glaubst, dass die Regierung diese Probleme lösen kann. Klar, natürlich. Weil also ich kann finde nicht einfach nicht, dass das eine Sache ist, wo man irgendwie mit einem Ruf nach den Autoritäten weiterkommt. Aber das kann natürlich jetzt auch meine Privatmeinung sein. Ich glaube schon, dass es irgend... Also eins muss ja klar sein, da sind wir uns ja wahrscheinlich auch alle einig. Es ist verdammt unverschämt, Sachen zu verkaufen, die nachweislich ja nicht helfen. Ja, insbesondere bei, wenn ich mir jetzt so ein Programm kaufe, mein sicheres Online-Banking oder so. PC-Esoterik. Genau, sozusagen PC-Esoterik. Ja, das ist total Banane, das ist der... Ja, natürlich ist es ungehörig. Und ich bin da auch mit dir einer Meinung, dass es definitiv etwas ist, wogegen man sich einsetzen sollte. Aber das ist einfach, wie gesagt, ich finde nicht, dass es was ist, was man mit Gesetzen oder aus Sicht der Regierung lösen würde. Wie gesagt, die Regierungen haben ja an mehr IT-Sicherheit nicht unbedingt ein Interesse. Es sei denn jetzt ihre eigenen Infrastruktur. Ich muss mal eben ganz kurz was hier reinwerfen. Und zwar der Dev0, der hat eine Sicherheitslücke bei uns in der Shoutbox entdeckt. Da sage ich mal vielen Dank. Mhm. Diese Shoutbox habe ich ja letztes Mal erst überhaupt entdeckt. Was sagt denn Dev0? Wo ist denn da die Sicherheitslücke? Was kann da passieren? Ja. Da können wir jetzt Real-Life-Hacking. Real-Life-Hacking, genau. Warte mal, ich muss mal eben hier Fenster aufmachen. Eure Shoutbox ist für Cross-Site-Scripting und SQL-Injection anfällig. Ja gut, aber brauchen wir jetzt nicht weiter auszuhören. Schalt am besten die Shoutbox aus, bevor da jetzt irgendwelche Kiddies kommen und das dann auch versuchen, weil, wie gesagt, bevor der Stream gleich hier platt ist oder die irgendwie auf die Datenbank zugreifen. Die Shoutbox ist eigentlich eh vom Anbieter gestellt worden. Also die wurde, so wie es aussieht, nicht selber eingebaut. Nee. Die habe ich nicht selber eingebaut. Nee, die wird von Listen to My Radio automatisch gestellt. Aber müssen wir dann ja eh wieder zu dem Anbieter schreiben und da kommen wir wieder auf das Thema Report-Bug. Ja, ja, Bug-Reporting ist total scheiße. Ja, aber ich finde, das Einzige, was man machen kann, ist einerseits, dass man dann halt das Geld den Firmen zukommen lässt, die entsprechend vorbildlich sich da verhalten. Und andererseits muss man halt Aufklärung betreiben, aber ich finde, das kann man besser im Kleinen machen, wirklich unter seinen Mitmenschen. Also unter denjenigen, mit denen man Kontakt hat und die da vielleicht auf einen hören. Ich finde jetzt nicht, dass das was ist, was wirklich jetzt in absehbarer Zeit durch irgendwelche Gesetze oder durch die Regierung angegangen werden könnte. Wie gesagt, ich bleibe dabei, die Regierung hat ja nicht unbedingt ein Interesse dran, dass Privatpersonen sich da wirklich gut absichern. Nein, das stimmt. Aber ich meine, ist ja auch ein Grund, warum wir hier gerade zusammensitzen, dass wir halt über solche Sachen sprechen und dann irgendwo ja einen Effekt erzielen, dass dann irgendwer darüber nachdenkt, ob das Ganze, was er da halt wie in seine Cloud oder woanders hinpackt, auch optimal und ideal ist. Das ist gar keine Frage. Nur, ich bleibe dabei, ich glaube, dass es von Instanzen, vielleicht können wir uns darauf einigen, von irgendwelchen Instanzen muss das Ganze ja vernünftig kontrolliert und abgestimmt auch irgendwo werden. Also ich wünsche mir halt eine Instanz, welche auch immer das ist, von Seiten der Regierung, von Seiten des CCC oder weiß der Geier von wo, ja, die genau über diese Thematiken regelmäßig berichtet und genau halt auch sagt, für ganz klein, das, was du da tust, ist nicht sicher, weil. Das passiert halt nicht. Gibt's halt so nicht. Es gibt die Computerbild, da stehen ein paar Sachen drin. Oh, Computerbild, oh. Nein, ja, nein, Computerbild ist cool. Man darf das zwar nicht als Fachzeitschrift sehen, aber die Comics sind gar nicht so schlecht. Ja, Comics, okay. Comics. Ja. Das sind Comics in der Computerbild? Also, ich weiß es nicht. Das letzte Mal, wo ich eine gelesen habe, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her und ich habe sie nicht selbst gekauft, Da waren da richtig coole Comics drin. Die waren recht lustig, ja. Okay. Und doch, ja, Moment, danach habe ich nochmal eine gekauft. Jetzt vor 4 Jahren oder so, weil da eine Version von Kaspersky drauf war, was ich mal für irgendeinen Windows-Rechner haben wollte, für 3 Euro noch was. Habe ich irgendwo gekauft, wo mich keiner kannte. Und da waren, glaube ich, auch noch Comics drin. Also diese Cartoons, bei denen sind nicht übel. Okay. Ja, aber es ist halt, okay. Aber es ist eine Zeitschrift, da wird viel gekauft und da wünsche ich mir halt in solchen Medien einfach, dass da drin klein, klein berichtet wird. Du willst doch jetzt nicht wirklich ausgerechnet vom Springer Verlag der Aufklärung und Fachkenntnis verlangen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich sagte ja in solchen, ich sagte ja nicht bei Springer, aber in irgendeinem seriösen, in einer seriösen Zeitschrift, von mir aus dann die CT oder so, ist die seriös? Ich kenne mich da nicht aus, ich kaufe die nicht, aber in einer seriösen Zeitschrift wäre es sehr schön, wenn dann auf jedes Mal immer das Gleiche, immer auf Seite 2 am besten, die Top 10 der Sicherheitslücken für Heimanwender in klein-klein jedes Mal beschrieben ja, wird. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber dafür gibt es ja auch die Whistleblower und die entsprechenden Plattformen dafür. Bloß man kann es halt, man kriegt halt die Leute, die halt keine Ahnung davon haben, kriegt man halt dort nicht hin, weil die sich ja auf solche Zeitschriften, genau, die man im Laden kauft, verlassen oder halt auch auf, ja, ja, oder halt auf die, also auf die Seiten verlassen, die in den Medien angesprochen werden. Na, die Medien würden jetzt nicht irgendwelche Untergrundforen ansprechen. Nein, aber teilweise steht in der CT sowas ja drin. Da sind teilweise auch Tipps drin zur sicheren Computernutzung. Ja klar, aber alles halt schon immer auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, ja. Das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Es ist, für mich ist es sowieso total Banane und ich sehe es aus einer ganz anderen Sicht. Weil es für mich, wie gesagt, einfach zu verkopft stellenweise ist und auch Sachen vorausgesetzt werden, wo ich halt irgendwann aufhöre zu lesen. Weil entweder ist es mir zu einfach dargestellt, also wirklich viel zu einfach, wo ich jeden mit langweile, oder ist es so verkopft, dass ich einfach sage, okay, das interessiert mich gar nicht mehr, weil es nur noch verkopft ist. Ja, gut. Ja, und da wünsche ich mir einfach mehr Aufklärung. Ja, aber du kannst nicht einerseits sagen, ich will mehr Aufklärung und andererseits macht es dann irgendwie gar keiner richtig. Ja, für mich persönlich ist es ja egal, sage ich ja, für mich persönlich, mir ist es wurscht. Ich wünsche mir überhaupt erstmal Aufklärung. Die würde ich mir ja schon wünschen. Wie die jetzt da gemacht wird, ich muss es ja nicht lesen. Wir können ja ein Dr. Sommer-Team in der Computerbild wünschen. Ja, irgendwie sowas. Liebes Dr. Sommer-Team, warum habe ich ein Virus auf meinem Rechner? Was kann ich tun? Ja, irgendwie sowas. So ein Festplattentripper, keine Ahnung. Wenn du das jetzt erstrebenswert findest, kannst du das ja machen. Nein, aber die Aufklärung fehlt, da gebe ich halt jedem recht, der das sagt. Die Aufklärung fehlt einfach und ich weiß auch nicht, wofür wir in Deutschland einen Datenschutzbeauftragten haben, mal ganz ehrlich. Ja, auch der müsste normalerweise einmal die Woche irgendwo eine persönliche Glosse schreiben, wo er reinschreibt, so, das und das ist das Problem, daran arbeite ich jetzt gerade. Das, doch nicht mal das tut er. Also ich weiß noch nicht mal, was der jetzt den ganzen Tag so macht. Das weiß ich nicht. Ja, er findet lustige Szenarien, die angeblich keine Vorratsdatenspeicherung sind, die dann aber doch welche sind. Ja gut, aber das ist ja nicht tagesfüllend, oder? Damit kriege ich keine 8 Stunden Arbeit voll, glaube ich. Och, ich weiß nicht. Gibt ja auch weniger Stunden Arbeit, wofür man gut Geld kriegt. Muss man wissen, was? Nein, aber ja, Aufklärung, das ist halt so ein, gerade wenn es um Datensicherheit geht, ist das ein sehr schwieriges Thema. Ich prangere das an. Bitte? Ich prangere das an, sage ich. Ich prangere das total an. Achso, ich habe verstanden, du knabberst mich an. Ich wollte gerade schon sagen, what the fuck? Nein, aber das machen wir später. Podcasten. Genau, das machen wir später, das Anknabbern. Aber nee, ich prangere das wirklich an, weil es, nee, finde ich nicht gut, finde ich nicht okay. Ja, und von der Regierung kannst du eh keine Aufklärung erwarten. Also man muss sich quasi schon selber helfen. Also eine Hand wäscht die andere bloß. Wie willst du halt den absoluten DAO oder den absoluten Autonomalverbraucher dazu bringen, dass er jetzt gerade dir zuhört, wenn du Ahnung hast? Gehen wir jetzt mal wieder auf das Thema Anonymous. Lassen wir einfach mal die Maske weg. Da sagt jeder, oh, das sind Hacker. Warum sollen wir denen zuhören, ne, zum Beispiel? Richtig. Deswegen sind wir ja auch nicht der offizielle Datensicherheits-Anonymous-Podcast oder nein, so. Das nicht. Sondern versuchen einfach halt, dieses Thema irgendwo da in eine Richtung zu schubsen. Nur, ich glaube einfach, dass die Geneigten, die das ausprobieren wollen oder sich jetzt damit näher beschäftigen wollen, auch ganz, ganz schwer den Einstieg in diese Richtung überhaupt dabei finden. Also ich habe teilweise festgestellt, dass man die Leute sehr gut dazu kriegt, einem zuzuhören, wenn man einfach mal demonstriert, was man machen könnte. Wir haben das in der Hochschule am Tag der offenen Tür tatsächlich so gemacht, dass wir mal reihenweise WEP gehackt haben oder so. Und dann haben die Leute auf einmal festgestellt, ihr WLAN ist doch nicht so richtig sicher. Ja gut, aber da haben wir ja Gott sei Dank einen wichtigen Step geschafft. Und zwar ist es so, dass kein Router mehr, die können zwar dann noch WEP, aber kein Router per Default WEP benutzt. Ja, das sage ich ja. Also es ist ja durchaus nicht so, als würde sich gar nichts ändern. Das ist gut. Das kommt drauf an. Also ich meine, wenn jetzt mein Internet wieder spinnt, finde ich das natürlich nicht ganz so gut. Nein, natürlich nicht. Aber vom Prinzip her ist es gut, dass jetzt die Firma D-Link, Belkin etc. auf WPA2 halt drauf sind. Ja, das finde ich natürlich gut. Das war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint. Vom Privacy-Aspekt her ist es natürlich gut. Und übrigens, dieses WPA2 ist auch wieder eine IIS-Verschlüsselung. Dieser Algorithmus taucht wirklich überall auf. Okay. Was wirklich immer noch nicht funktioniert dabei ist übrigens, dass man jedem Router, man möge mich da jetzt korrigieren, aber jedem Router sagen muss, pass auf, lieber Router, ich würde gerne mit einem Passwort hier erstmal das Ganze starten. Das passiert nämlich auch nicht. Also meines Wissens nach ist es so, dass jede WLAN-Verbindung erstmal ohne Passwort rausgeht und das Passwort erst später im Konfigurieren gesetzt wird. Du meinst jetzt das Router-Passwort oder das Passwort für die eigentliche WLAN-Verbindung? Nee, das Passwort für die WLAN-Verbindung. Nein, wenn es auf WPA ist, dann hast du auch entsprechend ein Passwort. Sonst funktioniert es ja gar nicht. Mhm. Ja, anders. Klar, natürlich. Nee, ich meine es anders. Es ist so, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Da meine ich doch den Router persönlich, weil auf dem Router persönlich ist es Admin und Passwort. Ja, das ist das Router-Passwort. Andererseits, um darauf wieder zuzugreifen, müsstest du entweder in dieses WLAN reinkommen oder mit dem Kabel rankommen. Also ja, so richtig. Groß ist das Risiko jetzt auch wieder nicht, wenn das WLAN selbst entsprechend sicher ist. Bei den Routern ist ja auch nicht von vornherein Default eingestellt, dass du halt ein Remote-Admin sein kannst. Es gibt zwar Remote-Admin, da würdest du ja halt auch übers Internet, wenn du die IP-Adresse hast, auf den Router zugreifen können, aber das ist halt nicht per Default eingestellt, auch bei den schlechten Herstellern. Ganz nicht. Genau. Ah, okay. Also okay. In der Regel müsstest du halt in diesem Intranet entweder im WLAN sein oder ein Kabel anschließen. Und das ist halt wieder nicht so wahrscheinlich. Okay. Von daher, es ist sicher nicht ideal, aber es ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm in den meisten Fällen. Weil du halt. Gehen wir zurück zur Wolke? Ja, würde ich vorschlagen. Ja, back to the Chemtrail Cloud. Ah. Mit Nanobots. Mit Nanobots. Nie vergessen. Ja, das fand ich sowieso lustig. Ich habe mal so einen Typen auf Facebook gesehen, der hat immer so hübsche Bilder gepostet und ich dachte, was postet der hier immer? Irgendwelche Sonnenuntergänge, ist da ganz hübsch. Und das könnte man auch sicher als Wallpaper nutzen, wenn es nicht so tierisch klischeehaft und kitschig wäre. Und dann stellte sich irgendwann raus, das waren angeblich alles Chemtrail-Fotos. Ja, das ist... dazu empfehle ich definitiv, ich muss es vielleicht mal ansprechen, wo wir jetzt gerade schon so weit abgeschwiffen sind, dann kommt es jetzt darauf auch nicht mehr an. Ich empfehle da www.hoxilla.de mit X und so. Ist ein Podcast aus Münster, der sehr skeptisch ist und die klären dort halt ein paar Dinge auf, die sowohl urbane Legenden als auch die Sache mit den Chemtrails und die haben zu diesem Thema auch einen Experten dabei gehabt, einen Chemtrail-Experte, also der ist natürlich jetzt nicht pro Chemtrail, aber einen Experten, der die Sache da genau auseinander nimmt, warum es halt einfach nicht so ist. Es gab dazu ja mal einen sehr geilen XKCD vor kurzem. Ein was gab es? XKCD, das ist ja einer der beliebtesten Webcomics. Ja, richtig, ja. Und da gab es halt den Webcomic, dass es total geil ist, die Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien gegeneinander auszuspielen. Da wird halt der Protagonist wird so zugelabert von so einem Typen, der dann anfängt mit 9/11 was an inside job und der dann halt erzählt, dass das überhaupt nicht sein kann, dass es tatsächlich ein Flugzeug war, weil Flugbenzin halt nicht so heiß brennt, dass da von dieser Turm einstürzen könnte. Boah, da haben wir letztes Mal drüber geredet, ey. Und dann sagt halt dieser Protagonist ihm, ja, aber du darfst ja nicht vergessen, die hatten ja auch noch literweise von dem Zeug an Bord, von diesem Mind-Control-Zeugs, mit dem die halt die Chemtrails machen und du weißt ja nicht, bei welcher Temperatur das brennt. Und dann war halt so irgendwie die Überschrift, dass es nichts geiler ist, als die Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien halt gegeneinander auszuspielen. Ja. Und in diesem Mouseover, immer wenn man mit der Maus über diese Comics geht, kommt ja noch ein extra Joke. Da stand dann halt auch drin, dass 9/11 was ein Inside-Job, dass diese ganze Truther-Bewegung ein Inside-Job der Regierung ist, die nur dazu da ist, uns von irgendetwas anderem abzulenken. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja, siehst du, jetzt habe ich dich auch wieder getrollt. Ja, absolut. Lass uns weg von den, Nee, das mache ich ja, also nachdem ich heute schon so einen Tag hatte, wie ich ihn jetzt halt gehabt habe, die halte ich heute nicht mehr aus. Also es fing an mit Diaspora, das hat mich schon total fertig gemacht den ganzen Tag heute. Das ist auch nicht mein System. Schöne Grüße, ja, gut, dann lass uns mal schöne Grüße an Hexoni, schönes ASCII gerade da so drin. Also in meinem Client sieht es irgendwie scheiße aus, aber ich glaube, das liegt an dem kleinen Fenster. In meinem Client sieht auch scheiße aus, was ist denn das? Ist das XKCD oder was soll da stehen? Sieht scheiße aus. ASCII mag ich generell nicht. Och, ich find's cool, aber nur wenn's funktioniert. Und es funktioniert meistens nicht in einem Chatfenster, weil die alle verschieden groß sind. und verschiedene Schriftarten haben und. Ja, das ist nicht okay. Ja, zurück zur Indie-Wolke. Was passiert denn, wenn, ja, genau, wenn ein Klot, ein was? Klot, oh mein Gott, ja, ich fange nochmal neu an, okay. Was passiert denn, wenn ein Cloud-Hoster ja, seine Hardware beschlagnahmt bekommt? Was ja ohne weiteres passieren kann. Ja, ist dann Feierabend oder was? Wie sieht's würde ich mal aus? Sagen, das kannst du damit vergleichen, wenn die jetzt insolvent gehen, hast du ja Pech gehabt und wenn da irgendwelche Hardware beschlagnahmt werden, wo gerade deine Backups drauf sind, die ja für sich persönlich wichtig sind, dann, ja, dann sind die natürlich auch weg. Wie das dann natürlich mit dem Hoster vereinbart wird, das ist eine andere Geschichte. Wenn man sowas intensiv nutzt, sollte man eigentlich auch immer eine gute Rechtsschutzversicherung haben, ist jetzt so meine Meinung. Ja, natürlich. Es gibt ja auch Unternehmen, die dann entsprechend schon mit irgendwelchen Sachen konfrontiert wurden in diese Richtung und die dann geschafft haben, ihre Verfügbarkeit trotzdem halbwegs hochzuhalten. Zum Beispiel der VPN-Anbieter, bei dem ich bin, Perfect Privacy. Die hatten das auch mal, dass sie aus irgendeinem Grund eine Durchsuchung hatten, weil die Polizei mal wieder nicht gerafft hat, was ein Anonymisierungsdienst ist. Und halt irgendjemand, der diesen Dienst benutzt hat, hat eine Straftat begangen. Und dann sind sie halt beim Anonymisierungsdienst vorbeigekommen, nach dem Motto, über eure IP ist da irgendwelcher Mist gelaufen, die haben die Server auch beschlagnahmt. Aber diese Firma hat halt gute Anwälte gehabt und ja, die haben dann die Server binnen kürzester Zeit wiedergekriegt. Die hatten fast keine Downtime, weil sie einerseits verschiedene Server haben, zwischen denen sie dann ausweichen können und andererseits haben sie halt gute Anwälte, die gesagt haben, Verdienstausfall und alles und dann war das ganz zügig wieder da. Ja, deswegen, ich denke mal, solche riesigen Hoster, die werden auch diese Redundanz haben, dass es dann, selbst wenn irgendwas beschlagnahmt wird, dass es dann halt wie Annika schon richtig gesagt hat, mit einer minimalen Downtime dann weiterlaufen wird. Ja, genau. Also wenn die Firma einigermaßen professionell ist, dann wird sie sich gegen sowas absichern. Mhm. Mich würde da mal interessieren, wenn ich da mal nachhaken darf. Der Anonymisierungsdienst stellt ja dann eine IP zur Verfügung, richtig? Ja. Für dich als Client, ja. Ja, für dich als Client. Surfen dann alle, die diesen Client benutzen, mit der gleichen IP? Nein. Also man sieht die IP vom Anonymisierungsserver. Von daher, also denke ich mal, alle, die jetzt auf diesem speziellen Server eingewählt sind, ja. Okay. Ja, bloß schade, dass sich solche Anonymisierungsdienste, die halt so eine statische IP haben, dass sie sich nicht lange halten, weil die IPs halt bei sämtlichen Anbietern schon von vornherein geblockt werden, wenn die halt so oft benutzt werden. Aber ich meine, ich bei Perfect Privacy jetzt nicht. Ja gut, Es gibt ja auch, wenn man jetzt auf das Thema VPN zu sprechen kommt, es gilt ja bei VPN auch ja. IP-Changing. Also da kann man halt im Intervall seine IP auch wechseln lassen. Es ist ja nicht immer nur ein und dieselbe IP, die du nutzt. Aber ich meinte jetzt gerade die kostenlosen Anonymisierungsdienste, die man ja auch, sag ich mal, billigerweise über den Browser nutzen kann, wo man zum Beispiel YouTube-Ländersperren umgehen kann. Diese Proxies oder Tor ja, oder genau. Sowas, das könnte schon sein. Also das kommt jetzt halt drauf an, wie die Website-Anbieter das machen. Aber das hat jetzt mit Cloud Computing auch nicht mehr so viel zu tun, oder? Ja, ein bisschen abschweifen muss ja mal sein, das Ganze interessant zu halten. Aber gut, dann schweifen wir mal wieder zurück, back to the roots. Wer administriert denn die Cloud? Ah, wer ist... Ja, Gott in der Wolke. Das war wieder eine gute Frage, ja. Oder? Wer ist denn da der... Wem vertraue ich da in Wirklichkeit, dass er seiner Administrationsaufgabe auch 100% nachkommt? Wenn es... Vor allem, wir reden ja jetzt gerade auch, das ist auch sehr lustig, wenn wir über Free-Dienste reden dabei. Ich rede jetzt noch nicht mal von Pay-Diensten, sondern wenn etwas free ist, wer garantiert mir denn dann bitte irgendwo die Uptime? Und andersrum muss ich ja auch fragen, wenn ich einen Free-Dienst habe, was sollte ich dem jetzt auf gar keinen Fall anvertrauen? Ja, also das ist jetzt irgendwie wieder so eine Aussage, du willst immer irgendwelche Garantien haben. Ich will Garantien, ich brauche Garantien. Ja, die wirst du vermutlich als Privatnutzer nicht unbedingt bekommen. Du musst richtig. Einfach gucken, welcher Dienst zuverlässig ist. Dafür gibt es ja auch beispielsweise Testseiten und Erfahrungsberichte. Genau, also das Cloud Computing, das... ist ja, glaube ich, sogar schon, wenn ich mich nicht irre, in Stiftung Warentest mittlerweile drin. Genau, richtig. Aber wenn ich jetzt anders, ich als Kunde, was nichts kostet, ist auch nichts, wenn ich jetzt diesen Grundsatz gelten lasse. Ja, der Grundsatz stimmt aber nicht immer. Wollte ich gerade sagen, genau, einige Sachen werden ja auch anders finanziert, beispielsweise über Werbung. Stimmt der denn beim Cloud Computing, dieser Grundsatz? Nein, natürlich nicht. Google hat ja fast nie Downtimes. Genau, aber Google hat nirgendwo eine Werbung. Wie meinst du das jetzt? Ja, er meint, dass sie sich nicht über Werbung finanzieren. Ja, keine direkte Werbung. Ja, also nicht Werbung für sich selber. Google, das ist so ein großes Thema. Da gibt es ja zum Beispiel Google Advertising, was man halt nutzen kann. Ich habe jetzt aufgrund meines Root-Servers, den ich ja habe, kriege ich ja halt regelmäßig auch diese Google-Gutscheine zugeschickt, wo ich dann 75 Euro für das Google AdWords halt frei habe. Bloß das Problem ist, wenn du das anmeldest und das ist schon wieder ein anderes Thema, das will ich jetzt auch hier nicht ansprechen. Da geht's dann, das ist für mich schon wieder Abzocke, wenn du es vergisst abzumelden, du verbrauchst deine 75 Euro und trotzdem läuft das dann weiter und du musst dann im Endeffekt dafür zahlen. Also Google, da stecken halt ganz andere Investoren hinter, die haben es so gesehen meiner Meinung nach gar nicht nötig, sich mit Eigenwerbung zu finanzieren. Das ist einfach eine Mischkalkulation. Ja. Einige von deren Diensten sind halt dafür da, dass sie diesen Namen bekannter machen und dass sie der Firma einen guten Ruf verschaffen. Und andere sind halt dann dafür da, dass wirklich das Geld reinkommt, was man durch diesen guten Namen dann besser realisieren kann. Aber ist denn Google der ideale Partner, um mit dem eine Cloud-Beziehung einzugehen? Das kommt darauf an, was du willst. Wenn es dir jetzt einfach auf Zuverlässigkeit ankommt, ist Google sicher kein schlechter Partner. Von der Benutzerfreundlichkeit her ist es auch kein Fehler. Du darfst halt einfach nicht davon ausgehen, dass dieses Zeug privat ist. Aber wie gesagt, Cloud eignet sich am besten für die Sachen, die halt wirklich für die Öffentlichkeit sind. Aber ab wann ist es denn so, dass wenn ich ihm etwas anvertraue, ab wann wird es denn kritisch? Ab wo ist der kritische Punkt erreicht? Weil selbst ein normales Familienfoto von mir. Ja, aber das muss doch jeder für sich selbst wissen, was er als privat erachtet und was nicht. Widerspricht sich dann aber mit dem, dass alles per Default verschlüsselt sein soll? Nein, das tut es überhaupt nicht. Wenn was, jeder muss ja selber wissen, was privat ist. Ja, eben. Und wenn was standardmäßig verschlüsselt ist, dann kannst du jederzeit sagen, ich möchte es der Öffentlichkeit aber zur Verfügung stellen. Da ist ein Ansatz. Aber keinen, den ich jetzt so persönlich 100% teilen würde. Weil kann man Google im guten Glauben in der Wolke so dalassen und die Sachen halt hinpacken? Mit einem guten Glauben. Fühlt man sich dabei gut oder muss man irgendwann Angst haben, dass die Sachen woanders wieder rausfallen? Ja, wie gesagt, ich stelle einfach nur Sachen rein, wo ich damit kein Problem habe und dann fühle ich mich auch gut. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der Otto-Normalverbraucher oder User, der würde sich allgemein dabei gut fühlen. Google hört sich gut an, Google ist halt immer in den Medien, in den Nachrichten und so weiter. Also ich persönlich, wenn man halt ein bisschen mehr Ahnung hat und weiß, was so mit den Daten passieren kann im Internet, ich würde mich halt nicht persönlich gut fühlen, wenn ich jetzt irgendwelche privaten Daten von mir hochlade. Wenn ich jetzt persönlich für mich eine Cloud nutzen würde, also ich habe ehrlich gesagt noch nie eine benutzt, auch nicht bei den ganzen Game-Geschichten, die ich habe, wo es ja mittlerweile angeboten wird, für irgendwelche Grafik-Settings und keine Ahnung was, dass man die halt über die Cloud backuppen kann. Also ich würde da nie was Privates hochladen, egal ob der Anbieter jetzt irgendwie eine 1 bei Stiftung Warentest hat oder sonstiges. Man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass die Daten im Internet sind, auf irgendwelchen fremden Servern, die du nicht kennst. Es gibt ja auch, und da wollte ich jetzt gerade mal, jetzt ist mir dieser Scheißname entfallen, wie heißt denn dieses? Es gibt von Google, wenn ich es richtig im Kopf habe, möge mich jetzt korrigieren, es gibt von Google ein eigenes Online-Betriebssystem, ist das richtig? Ja. Ja, das heißt tatsächlich wie der Google-Browser auch Chrome, heißt dieses OS halt Chrome OS. Und das halt genau, sind in Chrome der Tat Netbooks, die dann halt online funktionieren und wo die Daten online gespeichert werden. Da gab es ja auch diese lustige Werbung, wo sie dann irgendwie 5 verschiedene Netbooks ermorden und so. Ja. Jetzt muss man sagen, das ist ein Betriebssystem, was ausschließlich Cloud-basierend ist. Ja. Ist das optimal? Also wenn jetzt die User darauf schwenken? Das kommt ja darauf an, wofür. Es gibt Zwecke, für die ist das sicher hervorragend geeignet und es gibt Zwecke, für die ist es nicht gut geeignet. Du kannst nicht verlangen, dass ein Betriebssystem für alle Zwecke ideal ist. Für alle Zwecke nicht, aber ist es für den Zweck, wenn ich da drin Bilder bearbeiten wollen würde zum Beispiel, wie ja möglich ist, ist ja jetzt nicht so, dass es unmöglich ist. Ist das, gut, dann ist die Frage, welche Bilder bearbeite ganz genau. Ich da drin? Ja, okay. Wenn ich mich fragen muss, was kann ich jetzt da drin tun mit gutem Gewissen, dann ist es schon kein ideales Programm mehr für mich. Das kommt drauf an, wenn du das jetzt nur als Arbeitslaptop verwendest und wenn deine Arbeit halt beinhaltet, dass dieses Zeugs dann sowieso veröffentlicht wird, dann wäre es ja kein Problem. Und es hat halt den Vorteil, dass es sehr hardware-schonend ist. Ja, dabei würde ich ja nur noch arbeiten, weil alles, was ich dann neben der Arbeit machen wollen würde, wäre ja sofort abgeschnorchelt. Das ist ja das Problem. Dass ich halt wirklich dann nur noch da, wenn ich jetzt auf meinem Arbeitsplatz, auf meiner Erwerbstätigkeit, so ein Chrome OS laufen hätte, Ja, dann wäre ich dazu verdammt, nur zu arbeiten. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit, etwas anderes mal zu tun. Da gibt's dann nicht mal eben hier hin surfen und da mal eben was gucken. Das wäre dann nicht mehr drin. Das kommt darauf an, ob dich das stört, wenn jetzt jemand weiß, welche Browser-Games du spielst. Ja. Ja, wenn ich das tun würde auf der Arbeit, dann würde mich das schon stören. Und es würde auch insbesondere dann meinem Chef wahrscheinlich stören, wenn ich Browser-Games spielen würde. Das ist es. Ja, dann, ja gut, also, aber ich meine, was ist denn das für ein Argument? Ich finde das OS jetzt grundsätzlich scheiße, weil ich auf Arbeit irgendwelche Privatsachen surfen will. Das ist doch irgendwie eine komische Diskussion, oder? Das ist ja auch nicht mein Hauptargument. Mein Hauptargument ist, dass dieses Programm, dieses Chrome OS, darauf dann basiert, dass ich immer nachdenken muss, was genau kann ich jetzt hier wirklich tun und mit welcher Routine kann ich dieses dann bedienen. Ja, deswegen, das also ich nicht dann okay. Sollte man sich halt zwei anschaffen. Einmal einen, mit dem du auch private Dinge machen kannst, wo du nicht nachdenken musst und einmal halt dieses Chrome OS Cloud, womit du halt wirklich nur arbeiten machst, wo du auch selber für dich sagen kannst, dass es halt in die Cloud kommt und allgemein verfügbar sein soll, ne? Finde ich aber total unpraktisch. Ja, es ist, für mich es ist persönlich unpraktisch. Ist das jetzt ich kenne jetzt auch nicht die Verkaufszahlen oder halt die Nutzungszahlen, wie viele Leute das jetzt letztendlich wirklich nutzen. Deswegen habe ich ja vorhin angesprochen, dass es ja Private Clouds gibt und einmal Public Clouds. Und ich würde auf jeden Fall so ein Chrome OS Cloud, was da auf diesen Netbooks oder MacBooks, MacBook sage ich schon, auf diesen Netbooks drauf ist, würde ich dann halt wirklich nur für solche privaten Sachen, für solche öffentlichen Sachen nutzen. Oder halt für, also öffentliche Sachen in dem Fall, dass man jetzt keine privaten Sachen damit bearbeitet, wie zum Beispiel Bilder, wo du, was ich nackt drauf bist. Oder man nutzt es halt wirklich nur firmenintern, wo es dann wirklich nur um Private Clouding geht. Ja gut, aber die Voraussetzung ist ja, ich brauche für dieses Cloud-System ein funktionierendes Netzwerk irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Sonst macht keinen Sinn. Sonst macht es halt relativ wenig Sinn. Da fängt es schon mal an. Das heißt, ich kann es nicht überall benutzen. Also nicht komplett in Deutschland. Das wäre dann schon mal äußerst schwierig. Ich sage mal, das Ding ist halt mit 3G ausgestattet. So eine 3G-Abdeckung ist jetzt auch nicht so der Kracher, je nachdem, wo ich bin. Ich finde es schon schwierig. Also ich würde jetzt nicht mit Edge mein ganzes Betriebssystem da arrangieren wollen. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Kommt drauf an, was du halt in die Clouds immer laden willst. Also Edge mit 384 Kilobits. Damit kannst du natürlich jetzt keine Mega-Uploads oder Mega-Backup-Uploads machen. Bloß halt Edge ist, wie gesagt, überall in Deutschland verfügbar, ne? Also für ein paar Textdokumente reicht es ja. Es kommt wirklich drauf an, richtig, was du machen willst. Für Surfen, für Textdokumente und für E-Mails reicht es alle Male. Ja, dann müssten jetzt noch die Provider auf vernünftige Verträge umschalten. Ja gut, ich meine, wenn du richtig Speed haben willst, dann zieh halt nach Köln. Das ist halt von der Telekom das Pilotprojekt für LTE 4G. Ja, aber so ein ausgeprägtes Nerdtum habe ich dann nicht, dass ich dahin ziehe, wo das beste ja, Netz ist. Schon. Also so weit ist es noch nicht. Ich würde ja höchstens wohin ziehen, wo es kein Netz gibt. Ja, dann macht aber dieses Chrome OS keinen Sinn mehr. Nein, natürlich nicht. Aber da könnte man dann bestimmt am geilsten Urlaub machen. Ich mache nur da Internet, da Urlaub, wo ich kein Internet habe. Oder ich nehme einfach nichts mit. Kauf dir einen Bunker. Ja, wie gesagt, 2012 Atomkrieg und so, ne? Oh ja, stimmt. Ja, spätestens. Genau. Spätestens. Übrigens, ich habe hier super billige Energieriegel und Wasserflaschen und irgendwelche Konservendosen. Wollt ihr was kaufen? Es kommt drauf an. Das kommt auf den Preis immer an. Wenn du 10% unter Benisch liegst, dann mache ich das vielleicht. Dann würde ich mir das überlegen. Ich dachte, hier kriegt man auch mal was geschenkt. Nee, wir schenken uns gar nichts. Ja. Haben wir doch gerade schon gemerkt in dieser bitterbösen Diskussion. Bitterböse. Ach, das war nicht so gemeint. Bloß inhaltlich muss man dann ja auch schon mal gucken. Ich nicht. ja. Die Cloud. Benutzt du Cloud-Dienste, Annika? Für einige Sachen natürlich. Also ich habe jetzt auch schon beispielsweise bei Google Docs an irgendwelchen Übersetzungen jetzt von irgendwelchen Dokumenten mitgearbeitet. Und ich würde jetzt auch diese Cloud-basierten Backup-Dienste durchaus benutzen, indem ich einfach das Zeug vorher verschlüssel, wie ich schon angedeutet hatte. Das tue ich im Moment nicht, aber das könnte ich mir vorstellen zu tun, wenn ich das jetzt für irgendwelche Backups haben wollte. Und okay. Ja, ansonsten benutzen wir ja alle in dem Sinne Cloud-Dienste, als viele Web-Angebote halt auf einer Cloud gehostet werden, was wir gar nicht so merken. Genau. Zum Beispiel? Was merken wir denn gar nicht? Ja, also, wie gesagt, viele Web-Dienste. Auch wenn ich jetzt die Google-Suchmaschine benutze, wird die ja, glaube ich, auch in der Cloud gehostet. Ja, oder wenn du einen eigenen Webhost hast, mittlerweile auch die FTP-Uploads, die laufen mittlerweile auch über Clouds. Es ist einfach günstiger für die Anbieter. Ja. Und auch wenn ich zocke, ich glaube, das sind dann auch fast immer irgendwelche Cloud-Server, oder? Jackal, da kennst du dich doch besser aus, oder? Ja, zum größten Teil, vor allen Dingen jetzt bei BF3. BF3. Wie wäre denn deine Arbeit eingeschränkt oder unser aller Arbeit eingeschränkt, wenn wir jetzt halt wirklich nur mit Cloud-Systemen arbeiten würden? Dann wären viele Sachen ja nicht mehr möglich. Dann hätte man ja den optimalen Überwachungs hier. Ne? Ja, dann könnte ich meine Chats halt nicht mehr mitloggen. Ja, zum Beispiel. Geht der Trend dahin? Also wird sich das auf lange Sicht durchsetzen, dass wir halt weniger auf unserer Festplatte, sondern halt wirklich mehr dort ablegen, komplett? Also mehr, vielleicht dann nur noch, also mehr auf jeden Fall, aber in welchem Ausmaß, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Das muss man abwarten. Keine Prognose? Ich habe nämlich auch keine gefunden. Ich habe jetzt keine Prognose gefunden, wo drin stand, das ist der Weg und so geht's weiter. Nein, das ist auch ungeheuer komplex, weil da sowohl technische als auch gesellschaftliche Aspekte eine Rolle spielen. Welcher gesellschaftliche Aspekt? Ja, halt der Aspekt, wie wichtig uns halt bestimmte Sachen sind, wie Benutzerfreundlichkeit, wie Transparenz oder auch wie Privacy oder Datenschutz. Ja, das ist absolut. Transparenz ist noch ein ganz wichtiges Stichwort im Bereich von Cloud Computing. Das haben wir vielleicht noch nicht ganz final besprochen. Was muss denn eine Firma leisten, um das Vertrauen der User dabei zu bekommen? Oder andersrum, was müssen die total verbocken, damit die User sagen, nee, also hier jetzt bitte nicht. Ja, nicht diese Wolke. Läuft doch heutzutage eher alles über Datenskandal raus. Wenn die Firma schon mal einen Datenskandal hatte, ist es auch immer sehr schwer, Vertrauen zu finden. Ja, zum Beispiel bei Dropbox gab es ja den Fall jetzt neulich, dass man auf fremde Dropbox-Konten zugreifen konnte. Genau. Und das würde ja das Vertrauen dann total untergraben. Das war auch geil. Richtig, und wenn solche Pannen passieren, dann gehen halt massig Kunden verloren. Ich würde persönlich auf Dauer empfehlen, dass man halt einen nimmt, der erstens einen guten Namen hat, muss jetzt nicht unbedingt Google sein, und einer, der bisher noch nicht durch irgendwelche Datenskandale oder durch irgendwelche Leaks aufgefallen ist, dass da irgendwas aus den Clouds oder von irgendwelchen Servern geklaut worden ist an Daten. Also ich persönlich würde mich darauf jetzt nicht verlassen wollen. Ich würde tatsächlich selber für meine Sicherheit sorgen, indem ich dieses Zeug verschlüsselt hochlade. Es ist aber ein besseres Ausschlussverfahren. Ja, ich würde einfach vor allem auch auf die Verfügbarkeit des Ganzen gucken. Wenn ich selber an meine Daten nicht mehr ran kann, wäre es ja schlimm, egal ob die verschlüsselt sind. Ja, das stimmt allerdings, wenn die Downtime erstmal da ist. Ja. Gibt es da was Finales irgendwie beizutragen? Gibt es da so ein Finale? So eine kleine Zusammenfassung vielleicht? Aber was Finales? Wir brauchen ein Finale. Wir müssen in unserem Ablauf ein festes Finale einbauen. Oh, Finale, oh. Ja, irgendwie sowas, dass wir gemeinsam singen oder so, irgendwas ganz Besonderes, was wir da zusammen, Finale. So eine kurze Zusammenfassung, also, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, Annika sagt dabei ganz klar, Verschlüsseln ist der einzige Weg, der auch für dich okay und richtig ist, und für mehr Verschlüsselungsmöglichkeiten per Default. Habe ich das richtig verstanden und wiedergegeben? Ja, das hast du auf jeden Fall richtig verstanden. Ich finde, einerseits muss man die Benutzer mehr schulen, dass sie halt besser einschätzen können, was sie jetzt öffentlich zugänglich machen wollen und was nicht. Und andererseits muss man benutzerfreundliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass man diese Sachen halt auch privat hält, indem man sie verschlüsselt. Ansonsten ist Cloud Computing technisch gesehen eigentlich eine sehr gute Sache, weil man halt diese Möglichkeiten, Sachen online zu speichern und überall drauf zugreifen zu können, dadurch viel besser nutzen kann und auch wesentlich rechenintensivere Sachen machen kann. Was ja ein Vorteil ist, wenn man jetzt mit großen Datenmengen umgeht. Also ich habe hier gerade auch eine kleine Empfehlung bekommen von Asphalos. Und zwar nennt sich die Empfehlung Word of Mouse, wenn jemand das was sagen sollte. Abkürzung WOM. Das soll halt angeblich von vielen Leuten empfohlen werden, was Cloud Computing betrifft. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Mhm. Aber wenn Word wie das Wort. Word of Mouse. Ah. Wort im Munde. Ich hab's jetzt, also ihr wollt gar nicht wissen, was ich jetzt gerade hier in meine Google-Suchleiste eingetippt habe. Ah ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Word of Mouth. Und noch eine kleine Eigenwerbung. Der Radio-Stream, der ja damals eigentlich ziemlich gut lief, also anongermanyradio.net, wird wahrscheinlich dann ab heute Abend wieder online gehen, für die Leute, die es interessiert. Das habe ich gerade schon gelesen gehabt. Was wird denn da gemacht? Das schöne Dubstep-Radio. Also jeder, der halt Dubstep mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Dubstep. Alter. Nee, ist schön. Ist bestimmt eine ganz entspannende Art, Musik zu genießen. Dubstep. Ich klicke jetzt hier noch einmal auf dieses Dingen hier. Ja, genau. Ich hätte es besser nicht getan. Und sehr schön. Sehr schönes Bild von, ich weiß gar nicht. Nee, den erwähne ich nicht. Ja. den erwähne ich nicht. Nee, also wer solche Bilder, nee, das redest ist. Redest du gerade von den Biertitten oder was? Ja. Schön, ne? Ja. Ja, nee, schön. Finde ich total gut. Also. Haben wir festgehalten, haben wir gesagt. Dann würde ich jetzt eigentlich schon fast sagen, wir haben knappe anderthalb Stunden auf der Uhr, glaube ich. So über den Daumen. Ich gucke mal kurz in mein Recording, damit wir das abgleichen können. Ja, ich schaue gerade mal nach. 1,34, 53 über den Daumen. Ja, ich bin bei 1,36. Ich habe vermutlich eher die Aufnahme gestartet. Ich bin auch bei 1,36 jetzt. Ja, das passt schon. Das passt, dann haben wir es schön asynchron, dann sprechen wir alle durcheinander, mache ich nur richtig Hall drauf und dann haben wir die perfekte Nachricht. Genau, dann kann jeder gucken, ob er das entschlüsseln kann. Dann machen wir so unsere eigene Crypto-Challenge. AES-Speech, ja. Speak Crypto. Geil. Ja, nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ja, immer. Mit weißt einem du. Thema, was ich jetzt noch nicht weiß. Ja, mir fällt jetzt spontan auch kein Thema ein, was man. Was sagt denn der Chat dazu? Was würdet ihr denn gerne für ein Thema nächste Woche hören? Und bitte jetzt keine Kinderkacke. Doch, jetzt und kommt wieder hier. Du weißt es auch. Ich beiß mal hier kurz in so einen Mozzarella-Stick, ne? Oh, der knuspert aber schön, hör mal. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn die schon seit Anfang der Sendung da liegen. Das ist bestimmt schon steinhart. Die liegen schon seit Anfang der letzten Sendung da. Lecker. Okay, also der Chat schreibt nichts wahrscheinlich, hören die gar nicht mehr zu. Doch, die hören zu. Es geht um Ponys. Ja, und um Titten. Um Biertitten, ja. Wir machen nächstes Mal eine Sonderfolge über Ponys. Wobei Pferde ist ja schon ein gutes Stichwort. Wir könnten ja auch über den Bundestrojaner reden. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Aber ist das nicht ein totes Pferd? Ist das nicht schon irgendwie langweilt man damit nicht mehr jeden? Passé. Es sei denn, es passiert wieder irgendwas Neues. Wir können ja den Schultrojaner nehmen. Ja, ich weiß nicht, das betrifft dann wieder nur sehr wenige unserer Hörer. Das betrifft alle, wir hatten als letztes Thema Battlefield Origin, weil gerade hier Sor geschrieben hat Battlefield Origin. Ja, der hat nicht zugehört. Wer das nicht mitgekriegt. Zumindest letzte Woche hat er dann nicht zugehört. Ponys mit Biertitten war, danke, das Bild möchte ich jetzt haben. Oh Mann. Ja, ich sage, wir machen, glaube ich, demnächst nur eine Folge, wo wir den Chat vorlesen. Ja, ich glaube, das ist schon amüsant genug. Da holen wir uns die richtigen Trolle hier rein. Da gibt es ja genug, die ich kenne. Und dann, ja. Da lesen wir halt nur den Chat vor. Ja, also ich glaube, wenn ihr jetzt irgendwie zu wenig Trolle habt, dann kann ich auch noch ein paar beisteuern im Gullyboard. Ja, du kannst ja den netten Rammsteiner hier reinholen, der immer so gerne die Kacke da in eurem Forum schreibt. Oh ja, denjenigen, der immer so gerne gegen Anonymous hetzt. Ja, zum Beispiel. Mal davon ab, ob er jetzt dagegen hetzt oder nicht, das ist eigentlich egal, aber er schreibt allgemein viel Mist. Also meine Meinung ist, sobald er die Finger auf der Tastatur legt, kommt halt nur Shitstorm. Na gut, ist ja egal. Muss ja jeder selber wissen. Ja, ich würde jetzt einfach das Recording auflösen wollen und würde einfach jetzt das Outro einspielen. Garibaldi, der alte L ist mittlerweile gepermabannt. Der kann leider nicht mehr kommen. Genau, der alte L hat einen Permaban, der alte L. Gut, also ich will nochmal schnell Grüße loswerden. Und zwar, ich habe ein paar Leute vergessen. Das wäre einmal der Hexonymous, der Aaron Knight. Control hatte ich genannt, Equinex hatte ich auch genannt, Free Speech natürlich, einer der fleißigen Österreicher. Ja, dann grüßen wir auch mal den HRH23, das ist eigentlich der IRC-Übergott. Ich weiß jetzt nicht, ob er zuhört. Ja, und dann nochmal Dank an alle, die gestern in Dortmund waren. Auch die Leute, die halt einen ziemlich weiten Weg auf sich genommen haben, wie zum Beispiel Lickes, der mal eben 5 bis 6 Stunden halt nach Dortmund gefahren ist, um ein paar Stunden halt mit uns einen Flyer zu verteilen. Wie, hat er kein eigenes Occupy oder was? Nein, der musste mit uns. Wo kommt der denn her, wenn er kein eigenes Occupy hat? Ja, also Orte kann ich jetzt nicht sagen, möchte ich auch nicht sagen. Ja, okay, aber wenn er 5 Stunden gefahren ist, dann hat er irgendwo wahrscheinlich wirklich kein eigenes Occupy. Und ich möchte mich auch noch beim XOR bedanken, der ja da zum Thema Verschlüsselung auch vieles beigetragen und kluge Anmerkungen gegeben hat im Chat. Das stimmt. Ich möchte mich heute bei wem bedanke ich mich denn? Bei Michi 11.9 bedanke ich mich einfach. Okay. Einfach so, weil der hier gerade in der Liste ja, einfach so. Okay. Einfach so. Ich habe mir gedacht, Michi 11.9, das ist okay. Ab jetzt hier den Support. Damit ich alle Ponys abgedeckt habe, die ja gerade hier massiv die hier massiv am Spam sind. Also viele Grüße an die Anony Ponys, auch wenn es die ja nicht mehr gibt. Ne? Also damit habe ich euch jetzt alle abgedeckt und jetzt ist Ruhe im Chat. Absolut. Ich habe ja den Michi gegrüßt, das reicht dann. Michi 11.9. Folgt ihm auf Twitter, da ist er glaube ich auch Michi 11.9. Könnte auch 11.8 da heißen. Ja, vielleicht, nicht genau. So. Vielleicht ist er auch so alt. 119 Jahre. Hauptsache nicht 1.11. 1.11. So, wir brechen jetzt ab. Jetzt reicht's. Jetzt wird es zu stumpfsinnig. Ja, danke euch beiden. Kein Thema. Ja, gerne. Nächste Woche, wie gesagt, selber Zeit. Selber nicht vorhandener Ort. Ja. Und dann mit einem Thema, was wir noch irgendwie bereitstellen. Wir machen irgendwas mit Pferden. Ja, wir können ja mal ein Surprise-Thema machen, damit die Leute auch mal ein bisschen gespannter sind. Ne? Und wir machen mal. Genau, und von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle Zuhörer, die heute zugehört haben, auch wenn ich nicht weiß, wie viel zuhören oder zugehört haben. Kann ich dir gleich sagen, sonst fällst du nämlich tot um. Kein Problem. Bedanke mich auch für alle, die dieses Projekt so maßgeblich tragen und daran interessiert sind. Bedanke mich natürlich auch bei den Hörern und ich sage jetzt einfach mal zuerst Tschüss und was ihr dann sagt, könnt ihr euch überlegen. Ich sage Tschüss. Ja, ich schließe mich dem Tschüss an. Genau, macht's gut und ich hoffe, man hört sich dann nächste Woche. Jo, schönen Abend noch. Tschüss.